Deswegen, Herr Abel, weise ich Sie nochmal darauf hin, dass alles, was ich mit den Weltraumwaffen machen kann, mit den österreichischen Gesetzen und Vorschriften übereinstimmen muss. Sind wir schon auf Sendung? Wir sind auf Sendung. Guten Abend. Heuer ist das so, ja. Willkommen bei den Weltraumaffen, dem Gemeinwohl-Account für systematischen Unfug. 20 Uhr, mein Arsch. Ja, tut uns ein bisschen leid, das Hin und Her, die Verwirrung, aber wir dachten, besser, wir verschieben es um eine Stunde, als es ganz aufzuheben. Genau, mach das mal in Zukunft mal ein bisschen besser hier aufpassen und so, ne? Ja, die Affenzeit ist herangebrochen. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Zur Affenzeit lassen wir den Wald herein und verbannen die Schatten. Was dem Herzen widerstrebt, lässt der Kopf nicht rein. Macht jetzt alles Reim, oder was? Ja. Sind wir bei Gunnar Kaiser, oder was? Das war Arthur Schopenhauer. Das ist so Highbrow hier. Nee, wir haben in Wirklichkeit haben wir ein Musikvideo gemacht, zusammen mit anderen YouTube-Kommentatoren und wollen euch das gleich zeigen. Darin singen wir schlecht gereimt in unseren Heimatsprachen über Europa. Das Ganze hat 150.000 Euro gekostet. Wir danken der Media Convention Berlin, der Denkfabrik Porsche, dem Umweltministerium und Lab 1886. Und den Rationalsozialisten der SPD. Die haben uns auch gesponsert. Ja, du left didn't research. Soll ich's abfahren? Zünd den Knaller. Wie heißt das jetzt? Opening Panel, Heimat my ass. Migration is us. Das ist die politmediale Elite, die wir jetzt anschauen. Nach dem Intro, das ist nett. Ja, ist ein unerträgliches Intro. Ne, furchtbar, oder? Ja, schrecklich. Aber jedes Jahr. Ich kann doch nicht alleine hier sein. Ach so. Das geht auf gar keinen Fall. Das ist die Ruhe vor dem Sturm, habe ich den Eindruck. Vollplänkel. Ich bin so vorgeprescht. Humor nicht lächerlich machen, auch wenn er lächerlich ist. Hör auf, ey. Du kannst dich schon so an. Clown World Order. Confirmed. Willkommen. Ich bin geplättet, dass es so voll ist. Ich freue mich, dass wir zusammen das Panel 2 hier eröffnen dürfen. Ich wollte highbrow-mäßig noch vorab, bevor das Panel losgeht. Der linken Geisteswelt inhärent ist außerdem der Glaube im Besitz letztgültiger Wahrheiten zu sein, die einmal von der breiten Masse als solche akzeptiert in ein goldenes Zeitalter führen. Republik Europa, willkommen. Heimat mal erst. Nein, es soll um irgendwie Heimat gehen, das hat der Ankündigung. Ja, alles klar. Weiter geht's im Text. Bitte. Willkommen. Ich bin geplättet, dass es so voll ist. Ich freue mich, dass wir zusammen das Panel 2 hier eröffnen dürfen und steigen eigentlich direkt ein. Es soll um irgendwie Heimat gehen. Das hat der Ankündigungstext ja schon gesagt. Heimat ist ein Wort, das irgendwie andere Assoziationen weckt als Worte wie Digitalien oder Netzwerke oder so, würde ich sagen. Insofern glaube ich, ist das ein ganz, ganz passendes Thema, um eine Gesellschaftskonferenz zu eröffnen, wie diese hier, oder mit zu eröffnen. Ich freue mich, dass ihr nicht bei Steinmeier seid, sondern hier. Im Ankündigungstext steht auch eine zweite sehr wichtige Sache schon, nämlich, dass wir uns von dem Begriff Heimat eigentlich, würde ich denken, eher abstoßen und, wenn alles gut geht, uns auf die Suche begeben nach anderen Wirs oder nach einer anderen Weise von wir, von kollektiven Identitäten vielleicht zu sprechen, die sich nicht unbedingt auf Heimat berufen. Ich stelle ganz kurz vor, mit wem wir darüber sprechen wollen. Ganz außen rechts. Ferda Attermann, Journalistin im Vorstand der Neuen Deutschen Medienmacher, hat eine Kolumne namens Heimatkunde bei Spiegel Online, die sicherlich viele von euch kennen. Ihr aktuelles Buch heißt Ich bin von hier, hört auf zu fragen und ist vor wenigen Wochen im Fischer Verlag erschienen. Herzlich willkommen. Naika Furutan ist Sozialwissenschaftlerin, hat eine Professur für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik an der Humboldt-Uni hier in Berlin und leitet das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Und ich verrate nur kurz schnell noch, dass sie gerade aus Teheran wieder gelandet ist. Herzlich willkommen in Berlin. Ist das nicht auch so eine Art, woher kommst du? Wenn ich verrate, dass sie gerade in Teheran war, also ja. Würde ich mich schon geothert fühlen. Wie viele Leute in dem Raum kommen wohl noch gerade aus Teheran? Wenige. Ich finde es halt auch wieder so passend, dass Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik an der Humboldt-Universität und dann auf so einem Panel hocken. Das ist halt, Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Da bin ich mal gespannt, weil Heimat ist im Gehirn von jedem Menschen präsent. Also es sind eine Unmenge an Engrammen, die in dich eingraviert sind. Also hinein, Inschrift. Also Engramm ist griechisch und heißt so ja, viel wie, also eine Inschrift in deinem Kopf. Also du kannst dir gar nicht aussuchen, keine Heimat zu haben. So. Ja, es ist ja irgendwie trotzdem ein virtuelles Ding sozusagen, ne? Das ja. ist ja gar nicht, ich will gar nicht so streiten, dass es das gibt oder so. Oder dass man natürlich auch Heimatgefühle hat. Im Gegenteil, das kann ich auch nachempfinden. Aber es ist trotzdem virtuell. Vielleicht so wie Liebe oder so. Ja, aber dann sind ja alle Konzepte jenseits von irgendwie Essen, Ficken, Scheißen irgendwie. Nee, das ist auch alles kritische Essen, Fick und Scheiß-Theorie, braucht man noch zu hinterfragen. Das gibt's höchstwahrscheinlich sogar irgendwo. Also ich würde dafür Geld verwetten, dass es genau das so gibt. Also, ja, denjenigen, der das betreibt, den würde ich auf jeden Fall mit dem Pronomen X ansprechen. Daniel Schulz leitet bei der TAZ ein Ressort namens Investigation und Reportage, wenn ich das richtig nachgeschaut habe. Und sein Essay Wir waren wie Brüder, der in dieser TAZ im vergangenen Oktober erschienen ist, über Jugend und Jugendliche in der Post-DDR der 90er Jahre, ist mit dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet worden. Herzlich willkommen. Ganz kurz zum Einstieg, ein Heimatgedicht zum Reinkommen. Heimatgedicht aus dem letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts von einem Autor, der aus Ostwestfalen stammt und als Heimatdichter zumindest insofern einen Namen hat, als er ein Namensverwandter mit Annette von Droste-Hülshoff ist, nämlich Wiglaf Droste, ehemaliger TAZ-Kollege. Das geht so: Schön ist die Heimat, so man sie hat. Schön auch der Hering, besonders der Brat. Wie gesagt, das Gedicht ist aus den 90ern, erste Hälfte 90er. Und als ich das damals las, hatte ich eigentlich das Gefühl, mit dieser Art über... Ja, das war's schon, ich kann es auch nochmal wiederholen. Schön ist die Heimat, so man sie hat. Schön auch der Hering, besonders der Brat. Für mich hatte sich das Thema Heimat damals ungefähr 1995 erledigt mit diesem Gedicht und wunderte mich darüber, dass dieses Thema, dieses Wort, dieser Begriff überhaupt wieder so eine große Konjunktur bekommt, bis hin zur Form eines Bundesministeriums. Mich würde interessieren, wie auf euch es wirkt oder wie erklärt ihr euch, dass Heimat wieder so eine politische Konjunktur hat? Vielleicht Naika. Aber ich meine, Moment mal, er nimmt ein zweizeitiges Wiglaf Droste, Ruhe in Frieden übrigens, Zitat, und das ist seine Auseinandersetzung mit Heimat gewesen. Dann hat er gesagt, auch das ist nichts für mich, weil Hering, Brat oder was. Ich habe jetzt verstanden, dass er ab dem Moment das nicht mehr so ernst genommen hat oder so. Aber okay, eigentlich hat er gesagt, das ist vorbei, das Thema sozusagen, stimmt schon. Und ich meine, gerade auch Droste ist jetzt nicht irgendwie, als Heimatdichter würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen. Der kommt später noch, ich habe ihn schon gesehen, kommt später noch eine Interpretation, das ist ganz interessant, aber prinzipiell würde ich auch sagen, es ist ja nicht sehr tief eingreifend oder du nicht, dieses Gedichtchen. Ja. Ich würde auch nicht eine Philosophie drauf gründen wollen. Naja, wir sprechen ja. Ah, wir müssen uns verstärken. Wir sprechen ja sehr viel darüber, dass es eine allgemeine kollektive Verunsicherung gibt, eine große Gereiztheit, mit der die Gesellschaft konfrontiert ist, versuchen Erklärungsmuster, indem wir sagen, das hat was mit Globalisierung zu tun, das hat was mit Multisprachlichkeit zu tun, das hat was damit zu tun, dass es plötzlich nicht mehr nur zwei Geschlechter gibt in der öffentlichen Wahrnehmung, sondern es bis zur Gesetzgebung durchgedrungen ist. Dass das durch. Ja, ganz plötzlich, ja. Plötzlich in der Wahrnehmung, hat sie dann noch gesagt. Okay. In der Wahrnehmung. Ja, aber auch vor allem zu behaupten, das sei in der Gesellschaft angekommen. Nur weil es da ein Gesetz gibt, das von Lobbyverbänden lanciert worden ist. Ich bin mal gespannt, ob das auch schon Teheran angekommen ist. Ich würde mal sagen, ja, nein. Könnte ja mal fragen. Durchaus noch mehr sein können. Das heißt, als Reaktion auf alle diese sich rapide verändernden Umstände, Gewissheiten, Zugehörigkeiten wird plötzlich eine Konstante in die Debatte eingeführt, eine vermeintliche Konstante, und dafür steht der Heimatbegriff. Dadurch, dass. Ja, aber dieser Begriff divers, ne, das ist total, wie hast du gerade gemeint. Also das ist alles sicher, das ist eine klare Festschreibung oder was? Jetzt auch nicht in die Spinnen natürlich. Ja. Oder wenn man sich mal umfragt, die allermeisten Menschen doch irgendetwas sagen, das einen Vergangenheitsbezug hat, wenn man Heimat nennt, entsteht ja, daraus schon ja, das Moment Gefühl, mal, die Vergangenheit, ein Vergangenheitsbezug, natürlich. Das hängt damit zusammen, was du hast leider nicht hören können, der Ebel eben gesagt hat, über eingravierte Dinge in deinem Kopf. Natürlich entsteht Heimat aus Vergangenheit. Was für ein dummer Allgemeinplatz und was für ein völlig an der Diskussion vorbeigeredeter Punkt. Heimat kann nicht aus Zukunft oder Gegenwart entstehen. Also, weil eine Gegenwart ist immer nur einen Moment lang und dann ist das, was dir das Heimatgefühl gegeben hat in der Gegenwart, auch schon wieder Vergangenheit. Ja, dachte ich auch gar nicht, wenn alles entsteht aus Vergangenheit sozusagen, ne? Weil es durch die Vergangenheit, nicht durch die Zukunft natürlich. Au. Diesen Begriff und dieses Gefühl, das gibt es schon lange. Und das stellt sich ein bisschen in Gegenposition zu diesen ganzen Neuheiten, die für einen Teil der Bevölkerung schwerer zu verarbeiten sind als für andere. Also irgendwas Konstantes in einer sehr, sehr beweglichen Welt. Nee. Da macht sie sich aber auch schon wieder zu einfach, weil sie sagt, das ist ein Teil der Bevölkerung. Aber wahr ist ja, dass verschiedene von diesen Neuerungen in verschiedenen Teilen der Bevölkerung in verschiedenem Maße abgelehnt werden. Gerade wenn sie jetzt aus Teheran kommt, weiß sie ja, dass da zum Beispiel die Rechte der queeren Leute nicht ganz so weit oben stehen. Und auch die Rechte der Frauen nicht. Und also, das ist auch wieder, sie redet Quatsch. Sorry. Was würdest du sagen, oder wie erklärst du diese plötzliche, oder vielleicht nicht so plötzliche Konjunktur, politische Konjunktur von Heimat? Also ich habe es ja erklärt, 2017, nee, 18, letztes Jahr in einem Kommentar, woraufhin ja Seehofer gesagt hat, damit kann er nicht leben und er kann nicht neben mir sitzen. Das sei eine Zumutung für ihn, mit mir zu sprechen. Und da, also das, da hat sich auch nichts dran geändert. Für mich ist das rechte Symbolpolitik, weil, da können mir noch so viele erklären, das hat was mit Globalisierung und Ängsten und Gefühlen zu tun. Die waren halt einfach mal auch vor 5 Jahren schon da oder vor 10 Jahren. Die Globalisierung ist echt kein neues Phänomen. Und was passiert ist, ist, dass 2015 viele Menschen nach Deutschland kamen, wir ein Jahr lang, eigentlich würde ich sagen 2 Jahre lang, nur über Migration gesprochen haben, als sei es die entscheidende Frage, an der Deutschlands Zukunft steht und fällt. Und dann auf kam so das Fall. Bedürfnis, jetzt müssen wir aber wieder über Heimat reden. Und ich finde, ich meine, was ist das für ein Kommentar, wenn du eine große Menge von Menschen hast, die sich zu uns gesellen im Land und die Kultur einen relativ großen Unterschied darstellt zwischen der Kultur, die wir hier leben, und der Prägung von den neu dazugekommenen, dann ist das eine wichtige Frage, die debattiert werden muss, wie das denn ist mit, wie komme ich denn hier zurecht, wie kann ich mich integrieren, wie gut steht es um Integration ähnlicher Gruppen in der Vergangenheit, welche Gruppen sind bei Integration besser, das ist ganz natürlich, dass das hochkommt. Ja, und wie stellen wir sicher, dass das nicht zu einer alles entscheidenden Frage wird? Ja, eben. Also lieber vorher ein bisschen hysterisch argumentieren und debattieren, wie später dann No-Go-Areas haben. Ja, und also, einfach die Probleme offen ansprechen, ne? So wie in Frankreich. Also, ja. Rückwärtsgewandte Gefühlsbegriffe für ministrabel zu erklären, echt ein Problem. So, nichts dagegen. Ja, aber was wir gerade gehört haben mit mehreren Geschlechtern, irgendwie ist auch reine Gefühlerei. Also. Und das ist auch ministrabel. Daniel Schulz, sieht das für dich irgendwie ein bisschen anders aus oder siehst du es genauso? Naja, also ich fand an dem Gedicht interessant, das letzte Wort ist ja Brat, was auf Russisch Bruder heißt. Das, da ist meine Assoziation damit. Und für mich sozusagen so ein Heimatgefühl weht mich an, wenn ich in der Ukraine oder Russland unterwegs bin. Ich glaube, weil da so die Klettergerüste die Farbe meiner Kindheit haben und so. Ja. Also ich glaube quasi so Heimat ist auch für mich irgendwie was sehr viel mit Gefühl zu tun hat und was irgendwie schwierig ist. Und sobald man anfängt, irgendwie andere Leute in den eigenen Begriffen einzumauern, sozusagen wird das, kann es sehr gefährlich bis tödlich werden. Das würde ich schon sagen. Du hast ja gesagt, wir stehen diesem Investigationsteam sozusagen, das leite ich mit Sabine Seifert. Wir haben diese Hannibal-Recherche gemacht über Netzwerke in den Sicherheitsbehörden und in der Bundeswehr. Wenn wir andere Leute in unseren Begriffen einsperren, kann es tödlich werden. Also ich meine, das macht ihr doch den ganzen Tag, diesen Kram. Ja, ihr seid die Incels, ihr seid die alten weißen Männer, ihr seid dies, ihr seid das, ihr seid jenes. Also. Ja, aber das ist ja auch im tief linken Gedankenkern ist es ja die eigene Überhöhung und die eigene moralische Überlegenheit und wie du die zurechtbiegst vom Inhalt her, das ist gar nicht so wichtig, sondern hier, ich kämpfe den Kampf für die gerechte Seite, ich möchte nicht, dass gestorben wird und deswegen gebe ich Begriffe aus an verschiedene Bevölkerungsteile, wie es mir gerecht ist, um für ein Utopia zu sorgen. Weil wir müssen die Inselrebellion eingrenzen, weil sonst die Welt untergeht. Also. Und Hannibal-Netzwerk. Wo es halt eben Leute gibt, die ihre Vorstellung von Heimat vielleicht auch mit der Waffe verteidigen würden. Ja, so. Nennt sich Bundeswehr. Das heißt, es bleibt ja bei Horst Seehofer nicht stehen, sondern es gibt irgendwie einfach noch ganz andere Entwicklungen, die mit Heimat zu tun haben, wo Leute das Gefühl haben, sie müssten etwas verteidigen. Von daher sozusagen, ich verstehe schon, was damit gemeint ist. Ich verstehe den Wunsch danach, sich aufgehoben zu fühlen, aber ich sehe halt einfach auch den Aspekt, wo es gefährlich wird für Leute, die dann angeblich nicht dazugehören und so. Und gibt's denn bei dir, wenn ich das nochmal nachfragen darf, nicht irgendwie so einfach eine ganz alltägliches, normales Verständnis von, das ist der Ort, wo ich herkomme? Naja, für mich nicht, weil ich bin ja aus bestimmten Gründen gegangen. Also es ist einfach in Ostdeutschland schon so. Wir kennen uns noch nicht so gut, aber darf ich einfach jetzt mal schnell fragen, woher kommst du? Ich bin in Potsdam geboren, noch im damaligen Bezirk Potsdam, also in der DDR. Mein Vater, mein biologischer Erzeuger oder wer auch immer, war ein ziemlicher Choleriker, deswegen mussten wir ständig umziehen. In der DDR wurde man ja selten entlassen. Ja, das heißt sozusagen, der war so Leiter von so LPG, wir mussten ständig den Wohnort wechseln, weil der halt nicht mehr tragbar war. Und deswegen sozusagen bin ich in so verschiedenen ostdeutschen Orten aufgewachsen. Am längsten eigentlich in der Nähe von Nauen, was so eine Stadt ist, 30 Kilometer westlich von hier. Thanks for sharing. Ferda Ataman, du hast in deinem Buch von hier oder hört auf zu fragen, machst du diese Wendung mit diesem von hier recht groß und hast kurz bevor es erschienen ist auch auf Twitter daraus einen Hashtag gemacht, sodass das weit flottierte, dieser Ausdruck von hier. Ist das nicht ein Bezug auf Heimat, der eigentlich positiv ist? Ich bin von hier? Also, das hätte ich jetzt wenn ich da keinen Punkt gemacht habe, ich kann ja stundenlang über Heimat schimpfen, nicht weil ich nicht finde, dass das auch ein schönes Gefühl sein kann, sondern weil wir uns zufällig einfach mal gerade in einem historischen Rechtsruck befinden und Heimat ein Wort ist, das für mich, wenn es mir aufgepoppt war, die letzten Jahre, Jahrzehnte, eigentlich immer mit Nazis zu tun hatte. Ich kenne es so als Heimatschutz, soziale Heimatpartei, NPD und ich habe das dritte vergessen, die machen, also Heimat ist sozusagen ein Wort, von dem ja viele so schön sagen, das darf man den Rechten nicht überlassen und während man das sagt, gibt man ja schon zu, dass es eigentlich ein rechtes Wort ist. So. Für mich, und jetzt habe ich vergessen meine Frage, achso, knüpft von hier positiv an. Die Rechner das naturgemäß für sich vereinnahmt. Dankeschön. Ja, sie, also es geht, man kann an sich gar nicht so viel dazu sagen, außer dass sie total den Begriff Heimat halt interpretieren, sehr viele Sachen reininterpretieren. Im Endeffekt, ich habe auch nicht verstanden, was der vorhin meinte mit, es gibt ein anderes Wort, Bruder oder sowas. Also die Reden. Das bezog sich auf das Gedicht, das mit dem Hering. Aber Brat und Brat ist russisch für Bruder. Und weil er aus Ossiland kommt, hat er... Also wenn man sich mal den Begriff Heimat überhaupt anguckt, dann ist es ja im Endeffekt so, dass dieser Begriff zur Nationalsozialismuszeit total pervertiert wurde und mit Begrifflichkeiten aufgeladen wurde, wie die das hier am Panel auch machen. Ja, aber nach dem Zweiten Weltkrieg ist es ja im Endeffekt so gewesen, dass dieser Heimatbegriff wieder normalisiert wurde. Ja, es gab ja dann Vertriebenenverbände und Leute, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden und solche Sachen. Ja, und deswegen hat es eigentlich wieder einen positiven Begriff gehabt. Ja, das Einzige, wie irgendwie Heimatland irgendwie in letzter Zeit negativ in Konnotationen geraten ist, ist im Zusammenhang mit Amerika, mit Homeland Security und solchen Sachen. Ja, aber was haben wir? Haben wir ein Ministerium für Heimatschutz in Deutschland? Haben wir, glaube ich, nicht, oder? Nee, ja, also, ein Heimatministerium. Also da muss ich wirklich fragen, wo die mit diesem Begriff konfrontiert wird, dass der so negativ aufgeladen wird für die. Und also, vor allem, dass es irgendwie komische Symbolpolitik ist, würde ich sogar recht geben. Im Endeffekt, ne, dass man da irgendwie sagt, so ja, wir sind die CDU, wir müssen jetzt mal wieder unser konservatives Ding irgendwie stärken. Wir machen jetzt Ministerium für Heimat. Und, Das will ich ja auch nicht, das finde ich auch nicht gut, aber man darf, sie hat ja auch gerade selber gesagt, man darf den Begriff nicht den Rechten überlassen, ja, wenn man den so negativ auflädt, wie die das macht, was soll denn sonst bei rumkommen? Was wird dann der nächste Begriff? Darf man regional bald auch nicht mehr sagen? Wenn man hier in den Supermarkt geht, hat man regionale Lebensmittel, das ist dann auch ein bedenklicher Begriff, die müssen dann umbenannt werden in Doppelbio, Nah und Bio oder was auch immer. Und vor allem, original ist ja Heimat als Begriff, also der hat ja germanisch und gotische Herkunft und eigentlich heißt das so viel wie Wohnrecht mit Schlafstelle im Haus. Also, dass du irgendwo ein Haus hast, wo du dich schlafen kannst. Da kam der Begriff mal her, wo du halt schläfst. Also eigentlich was Heimliches. Also, wisst ihr, wie ich meine? So. Heimat ist für jeden was anderes und was hier reininterpretiert, was das Heimat irgendwas ist, was man verteidigen muss oder so. Also Heimat ist, keine Ahnung, die verwechselt das wahrscheinlich irgendwie mit Traditionen oder irgendwelchen anderen Sachen. Ja, aber Heimat, keine Ahnung. Ne? Lustig ist, dass Kurt Tucholsky auf das, was die Frieda gerade gesagt hat, schon geantwortet hat. Im Patriotismus lassen wir uns von jedem übertreffen. Wir fühlen international. In der Heimatliebe von niemand, nicht einmal von jenen, auf deren Namen das Land grundbuchlich eingetragen ist. Unser ist es. Und so widerwärtig mir jene sind, die umgekehrte Nationalisten nun überhaupt nichts Gutes an diesem Lande lassen. Kein gutes Haar, keinen Wald, keinen Himmel, keine Welle. So scharf verwahren wir uns dagegen, nun etwa ins Vaterländische umzufallen. Wir pfeifen auf die Fahnen, aber wir lieben dieses Land. Deutschland ist ein gespaltenes Land, ein Teil von ihm sind wir. Und in allen Gegensätzen steht, unerschütterlich, ohne Fahne, ohne Leierkasten, ohne Sentimentalität, ohne gezücktes Schwert, die stille Liebe zu unserer Heimat. Frieda. Eine Heimat an. Also von hier heißt erstmal... Also ich kann es vielleicht erklären, ich kann diese Wendung von hier... Eigentlich vor allem von so Slogans. Die Zeitung der Berliner Kurier wird mit der von hier. Unzählige Bio-Landwirtschaftsprodukte werden beworben mit diese Brandenburger Äpfel sind die von hier und so weiter. Und jetzt kommt eine Autorin mit dem Namen Ferda Attermann und sagt, ich bin von hier. So, das, also für mich ist das eine Frage, ob das nicht ein überraschend positiver Anknüpfungspunkt eigentlich an sich einschreiben in. Also ich habe, bevor ich den Hashtag vorgeschlagen hatte, tatsächlich geguckt, wie wird der eigentlich gebraucht, weil manchmal macht man ja auch irgendwas, denkt, das sei super und dann stellt man fest, der läuft schon woanders. Und es gab so 5 Tweets in den letzten 3 Jahren von eben tatsächlich Öko-Anbietern, die irgendein Lebensmittelprodukt als heimisch preisen wollten und das als von hier. Und die haben versucht, den Hashtag zum Laufen zu bringen. Und es ist vielleicht tatsächlich bezeichnend, dass BPOCs, also Menschen, die migrantisiert und muslimisiert werden, dieses Öko-Label für sich in Anspruch nehmen konnten. Was? PPOCs? Ich würde nur, also People of Color, die migrantisiert und muslimisiert worden sind. Ich finde die Sprachvernudelung genial. Ich liebe es. Migrantisiert, ja. POCs, People of Color? Weil ja, man aber, ja, also ich habe jetzt eigentlich BPOC verstanden, was eigentlich für die Black People steht. Aber wahrscheinlich meinst du die auch, dass die da auch mit zugehören, weil wir hatten ja schon gelernt, dass der Begriff POC die Schwarzen ausblendet und dass man deswegen BPOC sagen muss. Soziolinguistischer Konstruktivismus, nein, danke. So, dieses verkrampfte der Versuch, seit jetzt 2 Jahren reden wir darüber, dass irgendwas Heimat kann doch auch positiv sein oder eben negativ. Eigentlich ist die Debatte ja müßig. Soll doch jeder finden, was er findet zu dem Begriff, weil es ist eben persönlich, wenn eine Hard aber Fair Talkshow gemacht wird, die eigentlich sich mit dem Thema Rassismus beschäftigt, aber offiziell fragt, ist Heimat jetzt für alle oder nur für echte Deutsche? Dann wird auch dort nur darüber geredet, wie der Birnbaum im Garten von Oma gerochen hat im Frühling oder wie Heimat sich angefühlt hat, wenn man nach Hause kam nach so und so langer Zeit. Und das kann man ich alles weiß. Machen, aber es ist kein politisches Thema für mich. Also ich würde auch vorschlagen, wir hören jetzt hier damit auf, weil es ist halt so, es ist total okay, wenn Leute drauf stehen, die dürfen ihre Heimatclubs und so weiter machen. Da hat niemand, glaube ich, oder ich habe da nichts dagegen, aber ich möchte das einfach nicht als bundespolitisches Thema haben und möchte keine Abteilung haben mit so und so viel. Wie unsagbar großzügig, dass du uns so deutschen Clubs und lustige Vereine mit Schuhplatteln, die gestehst du uns zu, Frieda. Das ist echt, ich danke dir vielmals. Das ist unsere, die politisch korrekte Ecke für uns, die es uns zugewiesen hat. Also ich fühle mich jetzt schuhplattelisiert. Juristen, die selber auch nicht wissen, was sie da machen sollen. Weil halt ein Birnbaumgeruch echt schwer in Gesetzestexte zu fassen ist. Das ist aber auch nicht so, dass das in den Diskussionen immer nur so darum ginge. Das stimmt doch überhaupt nicht. Das ist natürlich, spielt diese Romantisierung immer eine Rolle, aber in der Regel gibt es doch dann auch Kontra und sowas. Das ist irgendwie auch ein einseitiges Bild, das sie dann malt, das nicht so stimmt. Hast du was? Direkt? Nein. Achso. Okay, anderer Ansatz. Wir klammern die Heimat ein, wie auch schon angekündigt. Wiglaf Droste ist mal der also eigentlich müsste man zu allem, was einen beschäftigt, ein Gedicht von Wiglaf Droste rausholen. Das finde ich ganz, ich wollte danken. Lass uns trotzdem tatsächlich nochmal neu oder anders ansetzen und irgendwie anders die Sache umkreisen. Wer lebt denn hier? Wer lebt denn hier in diesem Land? Wenn man sagt, 18 Millionen in diesem Land haben Migrationshintergrund, ist das eine Zahl, die was aussagt über die Zusammensetzung der Bevölkerung hier? Naika, wir haben jetzt genau mit dir jemanden hier sitzen, unschätzbar, die uns möglicherweise ein bisschen was erzählen kann über die Zusammensetzung der Bevölkerung in diesem Land, dass da um irgendeine Art von Wir ringt. Also Stand jetzt sind es schon 19,3 Millionen mit Migrationshintergrund, wenn man so will. Knapp ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland hat quasi einen Migrationshintergrund. Davon hat die Hälfte eine deutsche Staatsangehörigkeit. Und insofern kann man sich die Zahlen merken. Es stimmt, diejenigen, die deutsche Staatsangehörigkeit haben, können nicht davon ausgehen, dass sie automatisch als Deutsche angesprochen werden in den allermeisten Fällen oder fast grundsätzlich, wenn sie phänotypisch als nicht typisch deutsch erkennbar sind, dann werden sie auch meistens mit der Frage konfrontiert, woher sie kommen, was durchaus eine interessante und relevante Frage sein kann, aber so wie Ferda dazu ja ausgiebig beschrieben hat, ganz oft auch eben mit der Konnotation zu tun hat, du kannst ja eigentlich nicht von hier kommen, womit möglicherweise auch Einschränkungen von bestimmten Rechten und Zugehörigkeiten einhergehen. Das ist übrigens auch schon empirisch nachgewiesen, dass mit einer stetigen Entkopplung von Zugehörigkeit auch eine Infragestellung von Rechten einhergeht. Die Mitte. Ja, ich denke mal, da haben wir jetzt wieder so einen Fall wie bei der Ingrid letzte Woche, ne? So mit wunderbaren, hat mein Typ irgendwie gesagt, das und das fühlt sich so und so an und deswegen ist das jetzt empirisch nachgewiesen. Empirisch geahnt. Und Mitte-Studie, da sind wir ja auch schon im Detail drauf eingegangen. Ich frage mich halt auch, gibt es sowas wie ein Recht darauf, als Deutscher erkannt zu werden? Und hat das wirklich so eine Relevanz, wie uns das hier gerade... Ich meine, ja, empirisch, ne, hat sie ja gesagt. Das ist halt voll die Relevanz. Das ist so wie mit den Witzen von letzter Woche. Ja, das ist ja eine Mikroaggression und über die Jahre bauen so Mikroaggressionen T-Zellen in deinem Körper auf und dann kriegst du einen rassistischen Tumor von den ganzen Allmanns, weil die Mikroaggression, weißt du? Das ist ja Gift, was langsam wirkt, Tropf um Tropf, der hüllt den Stein und dann geht die Welt unter. Weil du einmal zu oft gefragt worden bist, von wo kommst du her? Das Lustige ist ja, wenn man hier innerhalb Deutschlands reist, dann heißt es auch, du bist doch nicht von hier, du bist ja Schwab. Weißt du, meine Güte, Alter. Saupreußen, Sauschwaben, Kölner, Düsseldorfer, ich meine. Ja, also, weißt du, ich keine Ahnung, also ich finde es nicht schlimm. Ja, was hier beklagt wird, ist ja eine Entkopplung der Zugehörigkeit oder des Zugehörigkeitsgefühls zu einer Gruppe. Ja, aber wenn man so mit Identitätspolitik in alle Gruppen einen Keil reintreibt und die immer weiter atomisiert in kleinere privilegierte Gruppen, die sich alle gegenseitig unterdrücken oder wie auch immer, dann ist klar, dass es da eine Entkopplung der Zugehörigkeit gibt. Ich meine, wer sagt denn hier, es gibt so 19% mit Migrationshintergrund? Was bedeutet das denn? Ich meine, weißt du, Entkopplung, weißt du, Heimat my ass heißt das Panel, Migration ist ass, weißt du, und dann so, man will sich ja nicht zugehörig fühlen, sondern man will auf der Identität, man will damit bankieren gehen, also. Ja, ist auch interessant, dass aus der Gruppe, die da angeblich abgehängt wird, aber halt auch eine, also die ist ja nie wirklich an die Mehrheitsgesellschaft herangetreten. Die hat sich ja immer unter sich befunden. Wo ist da die Henne und wo ist das Ei, Friede? Weil es gibt genug Völkerschaften, die hierher gekommen sind. Ich denke nur mal an die ganzen Leute, die nach dem Krieg aus den Ostgebieten hergekommen sind oder die Leute aus Polen, die sich im Ruhrpott niedergelassen haben, die da einfach die Hugenotten aufgegangen sind drin, ja, die Hugenotten und die halt eben diesen Status nicht mehr haben, einfach weil sie sich auch aktiv darum bemüht haben und nicht ein Kopftuch aufgezogen haben und gesagt haben, ich will aber genauso sein wie ihr. Studie zum Beispiel, die jetzt nochmal da war, bei aller Kritik, die haben vor 5-6 Jahren schon mal eine Umfrageerhebung gemacht, wo sie die Frage gestellt haben, Muslime, also nach Zustimmung oder Abwehr zu der Aussage, Muslime und ihre Gruppe sind so anders als wir, dass es blauäugig wäre, ihnen die gleichen Positionen in der Gesellschaft zu garantieren. Dabei ist die gleiche Garantie von Positionen ein Grundpfeiler unserer Demokratie. Das heißt, mit diesem Die gleiche Garantie von Positionen? Kann ich den Artikel sehen? Ja. Weil dann möchte ich nämlich ab morgen CEO, nee, irgendwas, wo man nichts arbeiten muss, Aufsichtsratschef sein. Ich will Minister für das Ministerium für groben Unfug sein. Weil das hat uns das Grundgesetz zugesichert. Die Tante im Fernsehen hat es gesagt. Ich finde es auch interessant, dass die Dame aus Teheran gerade ausgerechnet dieses Beispiel bringt. Ne? Also ich kenne ja auch eine Exil-Iranerin, eine Nachbarin von mir, die da damals fliehen musste. Und also die kann nicht wieder in das Land zurückreisen. Und die ist nicht gut, offen Islam zu sprechen. Dann mit diesem Zuschreiben zu, die sind okay, die können hier leben, aber die gehören letztlich nicht vollkommen zu uns, ist der nächste Schritt zur Infragestellung von Rechten und Teilhabe, das geht damit einher. Deswegen ist es sehr berechtigt, daran auch Kritik zu üben. Und Blödsinn. Das ist so ein völliger Kackdreck. Zeigt mir doch mal, wo das Griechen, Italiener, Franzosen oder irgendwas an Karrieren in Deutschland gehindert hat. Zeig's mir doch. Wo ist das denn? Ja, also sie könnte sich ja wirklich hier nur auf irgendwelche rechtlichen Benachteiligungen beziehen. Und ich meine, ja gut, ich meine, es gibt ein Einwanderungsrecht und das gilt für bestimmte Leute, für sehr viele Leute aus Europa und so gilt das sowieso schon nicht. Dann gibt es bei der Wahl bestimmte Sonderrechte, aber ansonsten sind an sich alle vorm Gesetz gleich, zumindest auf dem Papier. Ja, also was wird hier genau beklagt? Dass es Garantien gibt. Ja, rechtliche Garantien, dass alle vom Recht gleich sind, aber das ist doch so. Also worum geht's? Wortklauberei. Politischen Raum zu heben, außerhalb des Gefühligen. Aber man kann auch in der Tat sagen, was man so ein bisschen diesem Heimatministerium zugutehalten kann, ist, dass es das vorher schon in Bayern gegeben hat. Und das damals als Idee aufkam und wenn man es schaffen würde, diesen Twist reinzubringen, dann wäre das durchaus etwas, was vielleicht sinnhaft wäre. Man könnte es aber auch dann auch wieder anders nennen. Aber in Bayern war das Ministerium dafür da, für digitale Infrastruktur zum Beispiel zu sorgen oder für Gleichheitsverhältnisse zwischen Stadt und Land oder dafür, dass mehr Regionalzüge fahren oder Schwimmbäder nicht einfach abgebaut werden. Das heißt, die Vorstellung der Sorge um die bayerische Heimat war in dem Falle gar nicht an sowas Identitäres gekoppelt, sondern an Infrastrukturmaßnahmen. Aber ich gebe dir recht, dann kann man das auch nennen Ministerium für gleichere Lebensverhältnisse. Das ist wahrscheinlich etwas konkreter. Seit fucking wann bestimmen eigentlich irgendwelche Soziologieprofessoren, wie Ministerien heißen? Und ist der Name nicht egal? Ihr stört euch nur daran, dass ihr damit irgendeinen Nazikram assoziiert. Das ist nur in eurem Kopf. Bei Soziologie bin ich getriggert. Ich habe mal eine Studie gesehen, ich finde die aber leider nicht mehr. Ich suche die schon seit langem, wo man Intelligenzquotient und verschiedene Studienfächer aneinandergereiht hat. Und bei Soziologie, das weiß ich noch, war es 95 im Schnitt. Also ich, für Soziologie muss so weniger klug sein wie der Durchschnitt der Gesellschaft. Aber ja, ich finde die Studie nicht mehr. Sozialwissenschaften. Ja, Sozialwissenschaften auch, aber ich finde die Studie leider nicht. Ich glaube, das war eine soziologische Studie eben. Ja. Ich würde dir nicht sagen. Eine soziologische Studie über Sozialwissenschaften. Aber der Talib, der hätte bestimmt gemeckert, hey, IQ, bla bla bla. Aber ja. Wo kommt der denn her? Was ist seine Heimat? Libanon, der wurde, beim Bürgerkrieg ist er geflohen nach... Wohin? Nach Kanada, glaube ich, oder dann in die USA. Du meinst, der wurde migrantisiert? Er wurde migrantisiert. Kurz zu diesem Heimat, Ding, obwohl wir eigentlich den nächsten Step nehmen wollten. Du hast ja erwähnt, dass ich gerade in Teheran war und ich habe auch zufälligerweise, als ich dort war, musste ich einen Artikel schreiben für das Kursbuch und das Thema war Heimat. Und weil ich so uninspiriert war, als ich dort war, habe ich gedacht, ich interviewe einfach mal meine Familie und frage die, was sie zur Heimat sagen. Und ich habe es zuerst mit meiner iranischen Familie versucht und gesehen, funktioniert gar nicht, weil dort gibt es das Wort Heimat nicht. In Teheran, ja. Dort gibt es das Wort Heimat nicht, dort gibt es Nation und Haus. Und wenn man Heimat sagt, ist für die meisten Menschen Nation das, was sie meinen. Und dann kommen sie ganz selbstverständlich immer über das Land. Dann habe ich meine deutsche iranische Familie, also meine Kinder und meine Eltern, alle die in Deutschland wohnen, normalerweise gefragt, die mit dem Wort Heimat was anfangen können. Und dann war genau das, was man einfach so erwartet, also interessanterweise für alle positiv. Und dann das, was du eben gesagt hast, da wo ich herkomme, das ist das, was man als erstes sagt. Manche sagen konkrete Orte, andere sagen ganz fluide Antworten, da wo du wohnst, da wo meine Familie ist, da wo meine Freunde sind, das ist die Fluidität von Heimat. Und andere sagen, da wo ich selbstverständlich bin, da wo man meinen Namen kennt und da wo ich mich wohlfühle. Also, ich habe gerade vor wenigen Minuten gelernt, Heimat ist da, wo die Rechnung ankommt. Home is where your heart is. Home is where your heart is. Nein, aber Heimat ist, wo du herkommst. Zu Hause ist dort, wo du dich wohlfühlst. Also ich da ist vielleicht auch einfach das Problem, ich möchte den Leuten da nicht zu nahe treten, aber vielleicht verstehen sie auch so diesen romantischen Einschlag, den das Wort hat, nicht. Weil sie diskutieren hier darüber so völlig eigentlich gefühlskalt und ohne jegliche emotionale Reflexion über das Thema. Das fällt naja, mir also auf. Im Gegensatz zu Heimat ist sie nicht so in so einer Filterbubble. Die eine hat ja gesagt, wenn sie irgendwie den Begriff Heimat hört, ist er immer negativ konnotiert. Die Dame jetzt hat ja gesagt, nur positive Rückmeldung. Ganz schön diverses Panel ist das. Ich habe es nicht nachgegoogelt. Aber. Genau, oder es gibt auch Heimat ist da, wo sich mein Handy automatisch ins WLAN einloggt. Also Republika. Insofern Selbstverständlichkeit. Und das ist dann wieder so überraschend, dass man ganz oft sagt, Heimat ist für jeden etwas anderes. Stimmt, aber ich bin ja jetzt Sozialwissenschaftlerin, wir arbeiten mit Kategorien. Am Ende des Tages ist es nicht für jeden was anderes. Es sind immer diese drei Sachen. Ein Ort, ein Beziehungszusammenhang und ein Gefühl. Und das in ein Ministerium zu gießen, ist reichlich komplex und kompliziert und unnötig. Und es stimmt, dass es halt zeitlich in das passt, was wir erleben. Aber am Ende des Tages ist das Wort nicht dafür zu blamen. Und ich glaube, das Interessante ist, wir erleben sowas Ähnliches, was wir mit Religion schon mal hatten. Es gab diese große Phase der Modernisierungstheorien, wo alle, die sich für modern und links hielten, der Überzeugung war, Religion wird aussterben und es ist für jeden, der irgendwie ein bisschen weitergekommen ist, eine vormoderne Kategorie und unwichtig. Aber wir stellen fest, es gibt sehr viele Menschen, für die ist das und bleibt das eine relevante Kategorie. Und damit müssen wir irgendwie umgehen. Das Lustige, also mit Religion ist ja auch, dass sozusagen es gibt bestimmte genetische Ansammlungen an verschiedenen Genen, die dir dabei helfen, deine Religion nicht mehr aktiv auszuüben und komplett aus der Kirche auszutreten. Und dadurch, dass Menschen, die sehr religiös sind, in der Regel mehr Kinder haben, geht man davon aus, dass Religion in der Zukunft ein ganz heftiges Comeback haben wird und dass die Zukunft religiös sein wird. Ja, das denke ich aber auch nicht, weil die Leute gehen halt davon aus, dass die Leute mit religiösen Eltern automatisch auch religiös werden. Und also bei mir hat es nicht geklappt. Ich sag mal so, also meine Eltern waren jetzt zwar nicht tierisch gläubig, aber die waren halt schon katholisch und ja, aber meine Schwester auch nicht. Also. Aber ich finde es eigentlich auch, das, was du gerade gemeint hast, das ist richtig für die deutsche Gesellschaft, aber da muss man, will ich auch mal wieder anmerken, ne, die Dame war gerade in der im theokratischen Land, wo es sowas sowieso nicht gibt, öffentlichen Atheismus quasi, wo man sich dazu bekennen kann, dass man an nichts glaubt und so. Ja, das gab es aber alles mal da auch. Ja, ja, sicherlich. Und, Also es ist ja natürlich mit dem Islam dann nur zu tun. Das muss ja so ein bisschen die Ideologie sein derjenigen, die da gerade an der Macht sind. Ja, aber ich finde das halt bemerkenswert, dass sie das hier so darstellt irgendwie, weil die muss das eigentlich wissen, dass es halt auch so Gesellschaften gibt, wo sich diese Frage überhaupt nicht stellt. Also wo kein Mensch weiß, wie viele von den Leuten überhaupt an den ganzen Krempel nicht glauben. Weil es sowieso keiner öffentlich bekennen kann. Ja. Eine Nachfrage hätte ich noch zu dem MH-Migrationshintergrund. Wie genau wird der heutzutage definiert? Also mit welchem soll ich sagen, on which grounds kann ich sagen, drei Leute hier vorne haben einen Migrationshintergrund, einer nicht, oder doch, oder wie? Oder wie funktioniert das? Wie wird diese Grenze gezogen? On which ground kann ich das blamen? Das ist ja scheußlich. Redet bitte Deutsch. Ja, ziemlich blöd, da jetzt so einen Anglizismus zu nehmen, aber die Frage ist an sich nicht schlecht. Was bedeutet Migrationshintergrund? Das habe ich ja vorhin auch gesagt. 19% Migrationshintergrund, das kann alles heißen. Ja, das heißt mindestens ein Elternteil irgendwie nicht deutsch, glaube ich, war es, oder? Ja, ohne Papiere. Also ohne Deutsch. Ohne Deutsch. Also ohne Stammbaum. Ohne Stammbaum, nee. Ohne Reichsbürgerausweis, wenn ich was. Nein, wenn du eine PR, also permanente Aufenthaltsgenehmigung hast und ein anderes Elternteil eine deutsche Staatsbürgerschaft, dann wärst du ein migrantisches Kind. Also mit Migrationshintergrund. Das ist ja auch zu definieren. Auch die Kategorie ist fluid, also es gibt ganz viele unterschiedliche, der Mikrozensus definiert sie vermeintlich klar, jemand, der selbst oder mindestens ein Elternteil aus eine ausländische Staatsangehörigkeit hat, dann wiederum definiert das Deutsche Rote Kreuz das anders, jedes Bundesland, das irgendwas mit Bildungszusammenhängen hat, definiert das anders, benutzt den Begriff nicht deutsche Herkunftssprache statt Migrationshintergrund, also wir haben auf Länderebene, auf NGO-Ebene und auf statistischer Ebene unterschiedliche Herangehensweisen und selbst im Mikrozensus ist das kann man immer wieder Fallstricke dafür finden. Aber wenn du da aber das ausgehst, kann die nicht einfach vor Scham einfach auf der Bühne versinken. Was? Die redet sich gerade total im Kopf und Kragen. Also meine Daten. Das ist nicht relevant, wäre interessant gewesen, sonst nichts. Es gibt keine einheitlichen Standards und es ist alles fluide, also migrationsfluid, ja, mit migrationsfluidem Hintergrund. Was? Wir haben gerade erst noch eine dritte Migration gefunden. Boah, ja, intermigrell oder was? Divers migriert. Nicht binär eingewandert, legt der Free Speech Extremist im Chat vor. Jemand, der selbst oder mindestens ein Elternteil von ihm oder von ihr im Ausland geboren ist oder eine ausländische Staatsangehörigkeit hat. Wir diskutieren ja darüber, ob man das möglicherweise auch auf Ostdeutschland übertragen könnte. Das ist aber jetzt eine andere Debatte. Vielleicht wollen wir sie ja auch führen. Ja, unbedingt. Aber ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, wie ihr das macht als Forscherinnen und Forscher. Wir benutzen den Mikrozensus. Für unsere, wenn wir statistische Erhebungen machen, benutzen wir den Mikrozensus. Das sind bevölkerungsrepräsentative Umfragen und damit die vergleichbar sind mit anderen, muss man die gleiche kategoriale Zuweisung verwenden. Genau, also auch die Sozialwissenschaften müssen eine Grenze ziehen. Genau. Ja. Okay. Darf ich meine Kritik an dem Migrationshintergrund loswerden? Ja, klar. Also ich bin als Ausländerin, also nur als ein Beispiel, ich bin als Ausländerin geboren, wurde dann mit 14 Jahren, hat meine Mutter beschlossen, sich darum zu bemühen, musste die türkische Staatsangehörigkeit aufgeben und hat die deutsche angenommen. Und seitdem bin ich Deutsche, aber weil ich mal als Ausländerin geboren bin, obwohl ich in Deutschland geboren bin, wird mein Kind oder werden meine Kinder auch einen Migrationshintergrund haben, weil ja das heißt, die Mutter, also mein Mann ist Bio-Öko-Kartoffeldeutscher, weil die Mutter des Kindes, ne, genau, weil die Mutter des Kindes mal Ausländerin war. So. Das hat aber mit Migration eigentlich überhaupt nichts zu tun. Das ist so, die Urgroßmutter ist mal eingewandert. Aber wären Menschen, die tatsächlich gewandert sind, werden ja von der Statistik nicht unbedingt erfasst. Also Deutsche, es gibt ja auch Deutsche, die im Ausland leben und dann irgendwann wiederkommen und zwar im Ausland geboren sind und dann wiederkommen, also die quasi wirklich ja, das wird alles nicht erfasst, weil es ja auch irgendwo egal ist. Ne? Ja, unglaublich, absolut. Was redet die da? Was für hochwissenschaftliche Begriffe benutzt die? Absolut biokartoffelisch. Sagt die gleich alle Eimann. Ja. Krieg ich Kopfschmerzen bei der. Was ist hier los? Du keine Kartoffel oder was? Also ich bin pur aus Kartoffel gemacht. Und wie viele Fälle gibt es wohl von Deutschen, die irgendwie als Geheimdienstler im Osten arbeiten und dann irgendwann zurückkommen und unter neuer Identität keinen... Ja, was habe ich denn auch davon, wenn ich mit reinnehme in diese Statistik? Was bringt das denn überhaupt? Wieso sollen die denn da reingehören überhaupt? Irgendwie ist das doch Quatsch, in meinen Augen. Erstmal zumindest wäre das noch erklärungsbedürftig, finde ich. Ja, also mir hat mal so ein Russlanddeutscher erzählt... Seine Familie wohl irgendwie immer weiter Richtung Osten gezogen ist und sich die Leute dann immer zerstritten haben über Religion und dann immer wieder welche abgesplittet sind und wieder weiter nach Osten gezogen sind und dann gab es irgendwann eine große Rückkehrerei und jetzt sind sie wieder da, wo sie angefangen haben. Also wieder in Deutschland. So kann es auch gehen. Aber ja. Zumindest soziale Ausländer reinkommen, aber Blutsdeutsche die haben keinen Migrationshintergrund, weil die Statistik eigentlich keinen Migrationshintergrund erfasst. Auch deutsche Geflüchtete haben auch überwiegend keinen Migrationshintergrund, sondern es ist ein Abstammungshintergrund. Wir wollen einfach statistisch nachweisbar immer noch zeigen können, wer mal ausländischen Blutes war, beziehungsweise ja immer noch ist, weil eben mal Ausländer war. So. Und das finde ich tatsächlich problematisch. Und ich mag total gern eure Studie, die eine, die auch nochmal weitergeht und sagt, okay, wir haben halt... Ja, aber warum ist das problematisch? Aber, meine Güte. Muss das zurückliegen oder so? Ich meine, wenn das eine Ur-Ur-Oma war, dann wird das doch nicht mehr als gewertet, nehme ich mal so an. Ja, aber warum ist das denn auch problematisch? Meine Güte, hier so DNA-Tests gibt es doch genügend, wo du deine verschiedenen Abstammungen siehst. Ja, du bist halt manche Pansche. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was daran problematisch sein soll. Das ist wahrscheinlich 2% nordafrikanische Abstammung, wenn du hier bist. Ich verstehe das nicht. So, was soll daran schlimm sein? Meine Güte. Problematisch. 2005, also vor 2005 war ich Deutsche. Seit 2005, seit statistisch der Migrationshintergrund erfunden wurde, habe ich zwei Arme, zwei Beine und einen Migrationshintergrund. Und das wird immer schlimmer. Ja, das wird immer schlimmer. Mein Kopf explodiert gleich. Da wurde der Migrationshintergrund erfunden und ich habe zwei Arme, zwei Köpfe. Was? Meine Güte. Zwei Beine. Zwar selber keinen Migrationshintergrund, aber ihre Kinder haben einen, weil eben die Frau keine deutsche Blutsabstammung hat. Und dann haben sie es in der Familie. Und ihr habt mal rausgefunden, dass eigentlich in Deutschland jeder dritte Mensch aktiv oder passiv einen sogenannten Migrationshintergrund hat. Und ich finde das schon interessant. Und das kann man ja noch weiter, wenn man dann noch guckt, wer hat wirklich Migrationserfahrung und wer hat wirklich keine, dann würde sich das alles wieder auseinanderziselieren. Also diese Statistik ist, du hast sie, glaube ich, fluid genannt, aber ich würde sagen, sie ist komplett konstruiert. Es ist nur der Versuch, sichtbar zu Alles ist konstruiert, weil wir scheiß Affen sind. Meine Güte, die Gesellschaft ist konstruiert. Alle vor dem Gesetz gleich zu behandeln ist konstruiert. Auf welcher Seite die Autos fahren ist konstruiert. Alles ist konstruiert. Das ist kein Argument. Wir sind Affen. Wir haben all den Scheiß hier geschaffen. Aber wir haben bestimmte Gründe, warum wir Dinge so geschaffen haben, wie sie eben sind. Ah! Hilfe. Zu machen, wer sind echte Deutsche, Kartoffelbio, und wer ist nicht echt deutsch, sondern sozusagen getürkte Deutsche. So. Getürkte Deutsche, was? Also, ja, das ist jetzt der Heimatbegriff von ihr. Der Heimatbegriff, was hat das mit der Heimat zu tun? Ja, also, da geht es ja jetzt um Migrationshintergrund. Ein Deutscher sind wir nicht. Da ging es ja jetzt um Migrationshintergrund gerade. Und das wollte sie jetzt unbedingt problematisieren, indem sie sagt, da geht es dann quasi darum, wer irgendwie biodeutsch, ja, quasi reinrassig oder wie auch immer, worauf sie da hinaus wollte mit Blut und so weiter und so fort ist. Das ist natürlich Nazi. Ja, also jemand musste das sagen. Und ich bekenne, dass ich natürlich die größte Sympathie für diese Art von Auseinandernehmen von in einer bestimmten Weise politisierenden Begriffe habe. Dennoch haben wir jetzt ja von der Republika die Hausaufgabe bekommen, uns zu überlegen, wie man neu über wir nachdenken kann. Bedeutet all diese Kritik oder das fluide Machen oder das darauf hinweisen, dass etwas konstruiert ist von Migrationshintergründen, bedeutet das denn, dass man das alles gleich in die Tonne treten soll und einfach nur noch über ein großes Wir sprechen? Von Staatsbürgern oder von EU? Oder von wem eigentlich? Von Menschen? Also wie, auf welche Weise würdet ihr, was habt ihr für Ideen, um neu über kollektive Identitäten zu sprechen. Also vielleicht, Daniel, weil du jetzt so viel zugehört hast, vielleicht kommt dir jetzt mal... Ich würde mir gerne eine Identität raussuchen, zu der die hier auf dem Panel nicht gehören. Ist mir vollkommen egal, welche. Aber Hauptsache, dass die nicht progressiv so, das ist meine Identität. Nicht progressives Weltbürgertum. Aber Emil, du bist doch schon gar kein Republikaner. Aufgabe, was Konstruktives dazu. Was Konstruktives, okay. Ja, genau, nicht wieder irgendwas auseinandernehmen. Okay. Also ich verstehe die Kritik, was Ferda gerade gesagt hat, an diesem Migrationshintergrund-Ding verstehe ich natürlich total. Es ist nur gleichzeitig so, dass für mich so migrantische und postmigrantische Diskurse und dieses Erkennen des Andersseins und Anerkennen des Andersseins und halt eben nicht in einem großen Wir aufgehen oder so, für mich war das eher so eine Befreiung. Ja? Es hat mir halt doch manche Dinge erklärt in diesem ost-westdeutschen Diskurs. Was genau war die Befreiung? Oder kannst du diese vielleicht sogar datieren, wenn du das erlebt hast? Ja gut, klingt jetzt ein bisschen wie ein Heiratsantrag auf offener Bühne, aber Interview mit Naika Furutan über sind Ostdeutsche irgendwie auch Migranten. Okay, ja? Was sagst du? Ich sag ja. Okay. Die Idee, dass Ostdeutsche und Migranten bestimmte Dinge gemeinsam haben, ja? Bei allen Unterschieden natürlich, ist ja so gar nicht neu, die ist vor 10 Jahren oder so, gab es die schon mal. Aber ich glaube, es hat so ein bisschen auch einen Grund, wer macht einem das Angebot, sozusagen zu sagen, du kannst mal auf deine Geschichte gucken oder ihr könnt mal auf eure Geschichte gucken. Da sind bestimmte Dinge aufgetreten, bestimmte Formen der Diskriminierung zum Beispiel. Die sind manchen Dingen, die die Migrantinnen und Migranten in Deutschland erleben, irgendwie gar nicht so unähnlich. Ja, so. Und dann ist manchmal dieses Anderssein, so eine empfundene Wut zum Beispiel, die man hat, wenn man bestimmte Formen der Diskriminierung erlebt hat oder in meinem Fall vielleicht eher die Eltern, so, dann sind die auf eine bestimmte Art und Weise ganz anders erklärbar. Und dann ist dieses, du bist anders und es ist auch nicht irgendwie schlimm, diese Erfahrung haben andere Leute schon gemacht, oh, ja, und die sind damit Wut umgegangen. Die Diskriminierung. Deine Identität wird manchmal verwendet als Knüppel, der dir über den Kopf gezogen wird, einfach nur, damit man unfreundlich zu dir sein kann, ohne dass man dich tatsächlich diskriminieren will. Das vergessen die Leute immer. Die Ostdeutschen sind nach der Wende teilweise nicht ordentlich behandelt worden. Einerseits, wenn sie in den Westen gekommen sind und andererseits, was mit der Treuhand gelaufen ist und was dafür eine Abzockindustrie ist, um Konsumgüter an Ostdeutsche zu verkaufen und Finanzdienstleistungen und so weiter und so fort. Aber das mit so, es ist schon eine andere Art von Migration gewesen, weil es ja auch keine Migration war, sondern quasi eine Verschmelzung von den Ländern. Und es gab ja vorher schon eine gemeinsame Identität und auch einen Willen der Verschmelzung. Gut, vielleicht nicht bei allen jetzt, aber das ist ein sehr, sehr komischer Vergleich. Ich meine, die würde ich jetzt nicht unbedingt in einen Topf schmeißen. Genau wie man nicht alle Einwanderer in einen Topf schmeißen kann. Sollte man auch nicht Ostdeutsche noch in den Topf dazuschmeißen. Ja, zumal auch das so ein bisschen komisch ist, wenn man die ganze Zeit irgendwie die braunen Sachsen und die bösen Ossis wählen alle AfD, aber als Alliierte hätte man sie dann trotzdem ganz gerne. Ja. Ja, das dürfen sie aber nett sein, ja. Ja. Der ewige Ossi. Ja, ich muss da direkt an diese Nummer denken, die mir da im Bundestag passiert ist, als wir bei diesem AfD-Ding waren. irgendwie beim Essen kam dann nämlich so ein älteres Ehepaar, irgendwie, ich weiß nicht, ob das AfD-Mitglieder waren oder so, auf jeden Fall keine von diesen normalen Leuten, die quasi jetzt bei dieser Veranstaltung jetzt direkt teilgenommen hatten. Und meinte die Frau so, zum sächsischen Dialekt so, das ist schon kein deutsches Obst, was die hier haben. Warum haben die denn hier kein deutsches Obst? Ja. Das ist eine gute Frage. ist dann sozusagen eher so eine Befreiung quasi, ja, gar nicht mehr zu diesem großen Wir dazugehören zu müssen, weil es ist ja schon so, die große ostdeutsche Erzählung ist ja eine Assimilierungserzählung. Also die Erzählung ist doch die, wir waren halt zufälligerweise 40 Jahre getrennt, dann ist die Mauer gefallen, ihr müsst euch nur genug anstrengen, so dauert es irgendwie vielleicht 10 Jahre und dann werden wir alle gleich sein. So. De facto ist das nicht der Fall. Die blühenden Landschaften. Die blühenden Landschaften und so. Ja, und sozusagen ist ja auch, wie man, wenn man so will, eine sehr, sehr im Kern auch ein bisschen eine völkische Erzählung. Ja? Also warum ist jemand, der irgendwie, keine Ahnung, als Gastarbeiter hergekommen ist und schon irgendwie 25 Jahre länger als ein Ostdeutscher in diesem Land lebt, warum ist der weniger deutsch und so, ja? Warum haben die anderen ein größeres Anrecht und so, ja? Also, genau, anderes Stichwort aus der gleichen Zeit, es wächst zusammen, was zusammengehört, ne? Genau, aber sozusagen de facto war dieser Staat 40 Jahre lang, war einfach 40 Jahre lang ein Staat, der ist irgendwie sehr stark von den ganzen Ostblock-Erzählungen und Narrativen irgendwie beeinflusst, so, ja, also so leicht irgendwie wächst es nicht zusammen, man merkt irgendwie Dinge, die anders sind. Und für mich und ich glaube auch für vielleicht einige andere war es eine große Erleichterung, dieses Anderssein sich auch anders erklären zu dürfen, teilweise mit Diskursen, wie sie in migrantischen und postmigrantischen Verhältnissen schon viel länger geführt werden. Ja. Könntest du, Naika, das ein bisschen erläutern? Also wie in eurem Team Ostdeutsche und Migrantinnen und Migranten miteinander in Beziehung gesetzt werden in dieser Forschung? Also ich würde das gerne auch noch anknüpfen an diese beiden Positionen. Und ich glaube, das ist etwas, wo man eigentlich auf der einen Seite keinen Konsens findet, auf der anderen Seite der Konsens schon im Raum steht, nämlich Ferders Position nach der Enthebung von Kategorien und Daniels nach der neuen Setzung von Kategorien ist ja die große Debatte, die im Moment überall diskutiert wird nach Identitätspolitik oder Nicht-Identitätspolitik. Und insofern glaube ich aber, dass der Konsens oder dass der Punkt, von dem man aus zwei unterschiedlichen Richtungen schaut. Das ist nicht Identitätspolitik ja, nein, sondern Bürgerkrieg schüren ja, nein. Also das ist das, was er macht. Also in meinen Augen sozialen Frieden zerstören, bis die Ressource des sozialen Wohlwollens aufgebraucht ist. Das ist das, was hinter der Identitätspolitik steht. Also, ja, das Aufspalten, das Definieren in verschiedene Gruppen und das Entkoppeln der Zugehörigkeit. Für das große utopische Ganze. Ist immer das Versprechen der Gleichheit. Die einen sehen die Gleichheit herbei in der Unbenennbarkeit und die anderen sehen nur in der Benennung die Möglichkeit, darauf aufmerksam zu machen, dass sie eine ungleiche Position in der Gesellschaft haben. Und das macht diese ganze Kategorisierungsfrage so schwierig. Selbstverständlich können wir als Ziel Weltfrieden setzen und es ist auch richtig, dass wir das setzen und wir können auch als Ziel Angleichung von Lebensverhältnissen und gleiche rechtliche, politische, emotionale, symbolische Position in der Gesellschaft verlangen. Das ist auch in der Verfassung übrigens im Grundgesetz so versprochen. Ja, Artikel 3 des deutschen Grundgesetzes sagt, kein Mensch darf aufgrund seiner Herkunft, seines Geschlechts, seiner Religion etc. benachteiligt werden. Also ist noch klar, ein Wort mit R. Das, vielleicht, genau, das habe ich jetzt ausgeklammert. Okay. Also insofern ist es so, dass wir sagen können, es gibt dieses Gleichheitsversprechen, das steht im Raum. Das ist ein böses und Wort. Auf der Basis zu diesem Gleichheitsversprechen kommen wir irgendwann mit dem Ziel. Nein, es ist kein Gleichheitsversprechen, es ist ein Versprechen, gleich behandelt zu werden. Ja. Und zwar erster Linie im juristischen Zusammenhang. Es steht da nirgendwo, dass wir alle gleich Rechte. Ja, aber es ist kein Gleichheitsversprechen. Also es ist ein Versprechen gleicher Rechte. Da muss man schon gut trennen, weil das wird halt gerne von solchen Leuten mal eben durcheinander geschwurbelt und ruckzuck hast du eine Paritätsquote am Hals. Oder eine Garantie, so wie vorhin. Dass wir die Kategorien nicht mehr brauchen. Aber die Frage ist, was ist der Weg dahin? Wenn wir nicht sichtbar machen können, dass muslimische Menschen in Deutschland benachteiligt werden, dass schwarze Deutsche mit Diskriminierung, Rassismus konfrontiert sind, dass Ostdeutsche zwar 20% der Gesellschaft stellen, aber nur 3% in Elitenpositionen. Wenn wir das sichtbar machen wollen, brauchen wir Kategorien. Aber es stimmt, jede Form der Kategorie schafft ein anderes, einen anderen. Ich persönlich glaube, dass wir im Moment die Sichtbarmachung brauchen. Ich bin trotzdem bei dem Ziel. Ich glaube, Forderungen gehört. Ist schneller da als ich. Ich bin aber auch jetzt in dem Beruf verfangen und ich glaube, um dahin zu kommen, müssen wir alle diese Sichtbarkeiten jetzt aushalten. Und im Moment nervt mich die Debatte um Identitätspolitik ist schädlich, weil mir auffällt, dass jetzt, wo die Minderheiten plötzlich in eine Position gekommen sind, Sprecherinnen zu haben, sichtbar zu sein und zu kommen und zu sagen, ich trete dir die Tür ein, wenn du mir die Tür nicht aufmachst, kommt plötzlich Identitätspolitik. Ja, heute stehen sie doch mit Ehrlichkeit noch gegenüber. Die wollen doch alle irgendwie ähnliche Dinge und ähnliche Sachen haben, Quoten und so weiter. Quoten für die, Quoten für jene. Ja, und wem gibst du jetzt die Quote? Das Standbild ist natürlich klasse. Also Identitätspolitik ist nie gut. Und sie war vorher nicht gut für die eine Gruppe, was auch immer beklagt wurde. Und jetzt wird gesagt, so jetzt kommen die anderen Gruppen, wollen es auch. Jetzt ist es auf einmal gut für die anderen Gruppen, oder wie? Auch also, diese Metapher finde ich sehr unglücklich gewählt. Also jetzt, wo die Migranten einem die Tür eintreten, wenn man ihnen die nicht aufmacht, was soll das bedeuten? Möchtest du mich bedrohen? Warum guckst du so die komisch? Die Tür der Identitätspolitik. Nee. Darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht um die Tür der Die Identitätspolitik ist der Tritt, mit dem sie die Tür durchbrechen wollen. Und du hörst ja, was sie sagt, wir müssen das alles sichtbar machen. Wir müssen auf diese Unterschiede hinweisen. Das ist genau das, was der Abel gesagt hat. Wir spalten so lange, bis die Gesellschaft irgendwie so kleinteilig ist, dass man alles locker verschieben kann. Die Atomisierung der Gesellschaft schreitet voran, damit du dann in eine neue Machtposition kommen kannst mit deiner progressiven Clique. Das ist die Idee dahinter, dass du nur so lange spaltest, bis du dann irgendwie ein neues Gebilde aufbauen kannst, weil das Proletariat hat sich aufgelöst, es war nie auf der Seite der Progressiven und jetzt hat man sich neue geholt. Man hat jetzt die Identitätstheorie des Wertes und nicht mehr die Arbeitstheorie des Wertes. Ja, und da wird irgendwann wird man versuchen abzuwägen, welches Identitäts Problem jetzt ein wichtiger ist oder so, oder welche Identität da mehr Anspruch hat, irgendwelche Quoten oder sonst was durchgesetzt zu bekommen und so, weil und eben alle, für alle wird es nicht funktionieren, denke ich mal. Und mit welcher Berechtigung spricht sie denn dann Leuten oder ihre Clique, ihre Richtung dann Leuten wie Sellner ab, dasselbe zu tun? Eben. Also eben. Das ist halt auch so eine Frage, die ich überhaupt nicht verstehe, so wenig ich beide Facetten der Identitätspolitik mag, aber dann müssten doch die Identitären und hier die Dame die besten Freunde sein. Eben. Jeder halt für seine Gruppe. Das ist ganz schädlich für das Gemeinwohl. Also insofern glaube ich. Was ist denn Identitätspolitik? Aber ich höre diesen Vorwurf auch ständig und ich könnte es gar nicht beantworten. Ich habe auch noch niemanden gefunden, der es kann, aber du kannst. Was ist denn Identitätspolitik? Ich habe noch nie davon gehört. Ich schreibe eine Frage. Ich bin von hier, hört auf zu fragen, aber ich weiß nicht, was Identitätspolitik ist. Ja, aber wenn man das wirklich vorher noch nie gehört hat, kann man nach dem Vortrag hier, weiß man auch nicht, ist das jetzt gut oder schlecht? Ja. Das ist schlecht. Das ist bestimmt. Also im Grunde genommen ist das ein politisches Tool. Das ist sich selbst zugehörig zu schreiben einer bestimmten Gruppe und das für eine bestimmte Zeit. Es ist im Grunde genommen eine strategische Politik. Wir haben sie ganz stark in den Civil Rights Movement in den USA, ist sozusagen der Beginn dieser Zuschreibungslogik, sich unbedingt der Gruppe der Frauen, der Gruppe der Black Americans, der Gruppe der schwulen Amerikaner zuzuschreiben, um Geld. Ja, das ist auch legitim, damit man eine stärkere Stimme hat. Das ist in Ordnung, aber das heißt nicht, dass man deswegen repräsentativ eingesetzt werden muss. Muss ich mal kurz entmuten und sagen, nein, nein, nein, nein, liebe Dame. Also das ist genau das eben, was jetzt neuerdings da drin ist, fluide, ne, so wie du meinst, aber nicht das, was da früher drin war. Also diese ganzen Civil Rights Bestrebungen in Amerika, die waren halt eben nicht mehr dafür, dass man hier das Grüppchen hat und da das Grüppchen, denn das hatte man dann nämlich, das wollte man ja gerade nicht haben. Man wollte nicht im Restaurant irgendwie in der schwarzen Abteilung sitzen und im Bus und so weiter und so fort. Das wollte man eben nicht haben, sondern man wollte einfach so sein Leben da leben mit den anderen Leuten auf Augenhöhe zusammen, ganz normal, ohne diesen ganzen Bullshit. Also genau das Gegenteil von dem, was man da heutzutage macht. Genau das Gegenteil. Und das, was ihr da jetzt macht, das ist alles ein Rückschritt. Ja, ja. Und der Rückschritt, der wurde eingeleitet mit dem soziolinguistischen Konstruktivismus innerhalb des Multikulturalismus, oft von uns auch als Kulturmarxismus bezeichnet. Ja, und zwar ist es eine politische Waffe. Es kann als politisches Instrument benutzt werden. Und ich muss sagen, das hat sie hier ja erfrischend ehrlich gesagt tatsächlich. Und es kann auch wechseln, nur temporär. Ne? Es ist eine temporäre Identität. Ja, es ist ein Tool und wie gesagt, eigentlich ist es dafür da, die Stimme zu stärken sozusagen, also eine gemeinsame Stimme zu haben, mit so einem Anliegen, das ist ja auch in Ordnung, ne? Wie gesagt, aber das heißt ja nicht, dass man deswegen mit diesem Anliegen repräsentativ vertreten wird, nämlich parlamentarisch oder so. Playwrights zu machen, aber gleichzeitig nach Allianzen zu fragen bei anderen Minderheitengruppen. Und im Grunde genommen ist es so, ob wir die Sichtbarmachung haben, das ist natürlich in sich inkongruent, ja, weil ich kann mich hier hinstellen und sagen, ich bin dafür, dass es eine Migrantenquote gibt in zentralen Elitenpositionen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich das ist ein politischer Move, denn wenn wir uns hinsetzen und das dekonstruieren, ist natürlich am Ende des Tages klar, möchte ich, weil ich jetzt eine migrantische Frau aus dem Nahen Osten und Muslimin bin, fühle ich mich vertreten durch einen, der für die grauen Wölfe steht, weil der zufälligerweise aus der Türkei kommt und auch muslimisch ist? Nein, natürlich fühle ich mich dann eher vertreten, bevor ich mich von dem grauen Wolf vertreten fühle, fühle ich mich eher von AKK vertreten und das ist schon echt was. Also, aber dennoch ist das so, es ist genauso wie Frauenpolitik zu machen. Ja, wir können, da muss man halt so viel Komplexität ertragen, wenn wir sagen, wir machen Frauenpolitik, wir machen feministische Politik, heißt das nicht automatisch, dass wir, weil Alice Weidel im Bundestag sitzt, mit ihr eine Allianzpartnerschaft eingehen. Aber umgekehrt kann es Momente geben, in denen das überbordet. Wenn Alice Weidel irgendwo steht und ist mit krassem Sexismus konfrontiert, kann ich genauso gut in diese politische Rolle schlüpfen und diesen feministischen Punkt hervorheben, auch wenn sie sonst an vielen Punkten selbstverständlich meine politische Gegnerin ist. Ich würde also, mir, glaube ich, was lernen wir daraus? Es ist eigentlich noch viel schlimmer. Unter den Identitäten gibt es noch Unteridentitäten und in den Identitäten noch andere und eigentlich ist das alles für die Katz. Was ich würde sagen, die sind so intersektional verschränkt. Ja, vor allem würdest du ja auch, so bekommst du ja nie Mehrheiten, wenn du so anfängst. Deswegen gibt es ja Parteien, deswegen gibt es Interessengruppen und solche Sachen. Wenn du jetzt anfängst, da dann noch irgendwie, dann, wie willst du deine Gruppe dann nennen? Die Allies von der Tante, die letztens in Teheran war, die alles genau so denken, wie sie denkt? Oder was genau soll das dann für eine Identität sein? Dann sind wir echt weit unten, dann sind wir eigentlich beim Individuum. Und das ist natürlich, wenn wir nur noch Individuen sind, dann sind wir so leicht lenkbar, wie es nur geht. Ja, normalerweise setzt man sich ja auch oder tut sich ja zusammen für ein gemeinsames Ziel, für irgendwas Praktisches oder Handfestes sozusagen und nicht für irgendein, oder weil man jetzt eine Identität teilt oder so. Ne? Also irgendein Ziel steckt dann normalerweise dahinter. Verbesserung, gleiche Rechte erreichen und so weiter. Ne? Den Schuh nicht mehr anziehen mit Identität, weil für mich ist das alles, was du gerade genannt hast, ist für mich Antidiskriminierungspolitik. Identitätspolitik würde ja heißen, ich möchte das, weil ich eine Frau bin mit Migrationshintergrund und ich will jetzt diesen Job oder so, keine Ahnung. Aber es ist mir. Neue deutsche Medienmacher, Alter. Du bist im Vorstand von den neuen deutschen Medienmachern und willst mir hier erzählen, ja, das würde ja bedeuten, dass ich das jetzt nur mache, weil ich hier und da bin. Ja, natürlich. Ich meine. Warte, hat die nicht vorhin auch gefragt, was ist denn Identitätspolitik? Ja. Das war doch die Ferda Adler. Das war wahrscheinlich eine rhetorische Frage. Oder Satire, oder wie? Ja, es klang ja wieder so, ja, das werfen mir die Leute ja vor. Erinnert mich an die Crenshaw, die sich darüber beschwert hat, dass die Rechten weiße Identitätspolitik machen. Oder beziehungsweise den Intersektionalismus benutzen, wenn sie quasi sagen, dass sie irgendwie unterdrückt werden oder so. Ja, bezweifelt auch keiner. Und was gibt dir das jetzt zu denken? Gar nichts. Ja, gut. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Mir ja egal, ob ich den Krieg oder du oder eben von mir aus auch Nein, eigentlich nicht der graue Wolf, aber Graue Wölfin. Die graue Wölfin. Ja, guck mal, da habe ich ja gleich eine Schwachstelle an eurem tollen Plan gefunden. Wenn ihr nämlich einfach eine Quote für Migranten in Führungspositionen durchsetzt, dann setzen sich da auch nur die Leute durch, die gewisse Eigenschaften haben, nämlich einen Hang zum Egoismus und Ellenbogen. Und dann ist da vielleicht auch ein grauer Wolf dabei und der ist dann wegen euch da oben. Wie schlaft ihr dann nachts noch? Ausgleich von Benachteiligung. Es geht nicht darum, einer Gruppe Vorteile zu verschaffen. Und deswegen ist schon der Begriff Identität. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Bestimmt nicht Quoten oder irgendwie sowas. Nein. Geht nicht um Vorteile. Es geht nur um. Das ist ja das standardgemäße Framing. Ne? Also, ich meine, das haben wir überall. Das haben wir ja praktisch in jeder Ausgabe. Das ist ja die Grundfallacy. Das ist ja die Grundfallacy in dem ganzen Fall. Ausgleichenden Gerechtigkeit, die notwendig wäre. Ja. Weil die Grundannahme einfach falsch ist. Identitätspolitik aus meiner Sicht. Gerechtigkeit nicht fair. Ein problematischer. Aber vorhin hast du gesagt, ich würde gerne, also ich fühle mich ehrlich gesagt missverstanden. Mir geht es gar nicht darum, dass ich keine Kategorien will und alle Menschen sind gleich und wir reden nicht mehr drüber. Sondern mir geht es darum, dass die wir haben, die Kategorien, meiner Meinung nach nicht funktionieren. Der Migrationshintergrund ist nicht, der taugt nicht dazu, Diskriminierung sichtbar zu machen, weil nun mal der Halbschweizer in der Spiegelredaktion auch als Migrationshintergrundler gezählt wird und die dann sagen können, so, wir haben noch irgendwie 5%. Es sieht ja fast aus, als wäre euer System komplett schwachsinnig, weil es hinten und vorne nicht funktioniert. Aber dann, schön dann weiter irgendwie Volldampf voraus damit. Das ist noch kein Effekt, und zwar nicht den, Diskriminierung auszugleichen. Und es gibt einige Leute, die ganz kluge Thesen, das würde nicht, zu weit führen. Ne? Also sie sagt ja, wofür brauchen wir die Zahlen? Also reine Zählen, das sagt ja noch nichts. Meiner Meinung nach, weil so wichtig ist es jetzt auch nicht, dass wir darüber reden, welche ist die richtige, perfekte Kategorie ist, aber es gäbe die Möglichkeit zu sagen, wir suchen andere Wege, andere Statistiken, die das sichtbar machen, nämlich diesen Ausgleich. Also warum sind irgendwie immer nur weiße Menschen in bestimmten Positionen vertreten und keine anderen? Und bei Frauen geht es leichter, aber auch nicht ganz unproblematisch beim Thema Geschlecht. Wir brauchen Kategorien und ich fühle mich total... Also ich gehe da total mit bei dem ostdeutschen Gefühl der Marginalisierung, also das du hast. Definiert als Frau. So. Ach ey, Mama, jetzt hast du über meinen Lieblingssatz von dem ganzen Panel gequatscht. diese Hinwendung zu ihm ist so wunderbar. Warum sind irgendwie immer nur weiße Menschen in bestimmten Positionen vertreten und keine anderen? Und bei Frauen geht es leichter, aber auch nicht ganz unproblematisch beim Thema Geschlecht. Wir brauchen Kategorien und ich fühle mich total, ich gehe da total mit bei dem ostdeutschen Gefühl der Marginalisierung, das du hast. Ich würde ich zum Beispiel auch vorstellen, voll dass mit mich war. Bei dem ostdeutschen Gefühl der Marginalisierung, das du da hast. Ist mal eigentlich mein Satz der Republika. Noch besser fast als man soll Witze nicht lächerlich machen, auch wenn sie schon lächerlich sind. Humor wieder ernst nehmen, ja. Ich gehe da voll. Das klingt wie aus so einem schlechten Sozialpädagogen-Porno. Ich gehe da voll mit bei deinem ostdeutschen Migrationshintergrund, du. Ficken? Oh Mann! Warum liegt hier Ostdeutschland? Warum hast du Migrationshintergrund? Ich meine, die haben immer so tolle Statistiken hier. Da könnte man auch eine Statistik machen wie, warum sind 100% aller deutschen weiblichen Kanzlerinnen Ostdeutsche? Ja, und das ist eine fundiertere Datenbasis, als ich denen unterstelle. Wir haben ja vorhin gehört, wie die gestammelt haben. Und wir wissen gar nicht, wie wir es erheben sollen. Ja, super. Die hatten ja gesagt, 3% aller Aufsichtsräte wären Ostdeutsche. Da wäre auch die Frage, wie ist das bitte berechnet worden? Ja, absolut Hanebüchen. Ich fühle mit dir wahnsinnig als Ostdeutsche. Beschäftigt ist, ich habe jetzt gelernt, dass alles immer. persönlich erklären. Ich werde ja statistisch, gehöre ich zu diesen 5 Millionen Muslimen, die vielen Menschen in Deutschland Angst machen. So. Für mich ist der Begriff Muslime da schon falsch. Es sind muslimisierte 5 Millionen, aber gefühlt sind es ja offenbar 19 Millionen, weil ja bei jedem Foto über Migrationshintergründler eine Frau mit Kopftuch gezeigt wird, gehen die Deutschen, also viele Deutsche davon aus, dass es irgendwie so 20% Muslime sind. Aber ist auch egal, weil auch Muslime ist da ja ein Konstrukt. Es geht ja nicht darum, dass man wirklich gläubig ist und in die Moschee geht freitags, sondern darum, dass man irgendwie auch wieder so eine Blutslinie, Abstammungslinie oder irgendwas hat. Nein, definitiv nicht. Also wenn die Leute da irgendwas problematisieren an diesen Gruppen, dann geht es definitiv darum, dass sie ausreisen in irgendwelche anderen Länder, um sich da irgendwelchen Kampftruppen anzuschließen und so ein Zeug. Liebe Dame, darum geht es. Es ist noch nie vorgekommen, dass gerechte Verschwörungstheorie, die du da verbreitest. Ja, es gab aber Leute, die haben gesagt, die bringen Krankheiten ins Land oder so. Come on, aber das ist jetzt nicht die Kritik. Ja, aber das ist ja nicht darum, also es hat ja schon seinen Grund, warum die mit Kopftuch zeigen. Die ohne Kopftuch zeigt man nicht, ja. Warum wohl? Weil man mit denen kein Problem hat. Diese Geschichte mit den 5%, die Deutschen glauben, aber 20%, kommt vielleicht auch daher, dass wir rund um die Uhr damit versorgt werden, in Film, Funk, Fernsehen und ausgewählten Lichtspielhäusern. Also von Werbung über halt, wir hatten es letztens mit der Tante, die bei, was war es, Frontal 21 mit Hijab moderiert hat und so weiter und so fort. Also. Ja. Und darüber müssen wir reden. Also ich finde, wenn man sagen würde, wir haben 5 Millionen muslimisierte Menschen, kann ich besser damit leben. Das wäre die Kategorie, in der ich mich sehe. Ich fühle mich migrantisiert und muslimisiert. Oder ich würde noch nicht mal sagen, ich fühle mich. Ich würde sagen, das ist das, was passiert. Mit ja. Das ist das, was passiert. Ja, tut mir leid. Objektiv gesehen ist es das, was passiert. Ich fühle mich kartoffelisiert und almanisiert. Bist du auch? Ja, danke. Nazi. Ich fühle mich schwabokratisiert. Also sie fühlt sich eigentlich gar nicht so, aber politisch ist es richtig, so dagegen vorzugehen. So ja, es ist definitiv so. Kommt sie rüber. Ja, nee, das ist also ja eine Tatsache. Das ist ja einfach eine Tatsache, dass das ist, was passiert. Hast du ja gerade gehört. Fuck. Nochmal, diese 5% Muslime, aber die Deutschen nehmen 20% wahr. Warst du schon mal draußen in letzter Zeit, Frieda? Es gibt halt auch keine Volksgruppe außer den oder keine Religionsgruppe außer den Muslimen, die mir so genau anzeigen, wer sie sind. Und dadurch sind sie optisch leider in meiner Stadt immer vorhanden. Also leider nicht, ich habe nichts gegen die einzelnen Menschen, aber mich nervt es, dass eine expandierende Religion halt mir ständig wieder ins Gedächtnis gerufen wird. Und diese Leute sind nicht muslimisiert. Wer ein Kopftuch trägt, ist nicht muslimisiert, auch wenn du das Wort gerade erfunden hast. Ja, also ich würde mich über das, was sie gesagt hat, noch nicht mal lächerlich machen, auch wenn es lächerlich ist. Ja, muslimisiert ist sie dann, wenn sie eigentlich kein Kopftuch tragen würde, oder was? Wie man es jetzt. Warum ist sie nicht muslimisiert? Muslimisiert sind die Leute, die als Muslime wahrgenommen werden, aber eigentlich gar keine richtigen. So habe ich es verstanden. Also zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie. Ich auch sagen, nee, ich habe es anders nur verstanden. Ich habe das so verstanden, so, dass man quasi Muslim ist quasi was Böses in dieser Konstruktion. Und muslimisiert werden die Leute, indem man quasi sagt, dass die was Schlechtes sind, weil sie Muslime sind. Ja. Wird das Kopftuch in den Kontext das ist, des Bösen? Das kommt wahrscheinlich von diesem amerikanischen Niggerized. Dass man dann irgendwie ich frage mich halt, was die Griechen oder die Ungarn, wenn sie heute noch leben würden, gesagt hätten, damals, als sie muslimisiert wurden vom Osmanischen Reich. Ist das nicht Nikolaus? Es wird doch niemand muslimisiert. Außer sie natürlich. Mit mir? Und darüber, finde ich, sollten wir nachdenken. Wie formulieren wir, welche Kategorien brauchen wir, um die Probleme sichtbar zu machen und anzugehen? Und noch ganz kurz zu den Ostdeutschen. Ich finde, als die AfD in den Bundestag gewählt wurde, habe ich einen Artikel gelesen, ich weiß nicht mehr in welchem Medium, deswegen blame ich das jetzt mal nicht, aber der Wortlaut war, naja, die Ostdeutschen sind halt noch nicht richtig integriert. weil sie so viel AfD gewählt haben. Und wenn das passiert, ich finde, das zeigt ganz, ganz deutlich, was in deiner Studie ja auch das Thema war, nämlich, dass, so würde ich es bezeichnen, ihr Ostdeutschen, genauso wie wir Migrantisierten, im Zweifel immer noch beweisen müsst, dass ihr gute Deutsche seid. Und da reicht es eben nicht, dass man hier ist und dass man Daniel heißt und dass man irgendwie Deutsch kann, sondern wenn man Fehler macht, in eurem Fall AfD wählen oder Rassisten sein, in Chemnitz irgendwie auf die Straße gehen oder in unserem Fall, was weiß ich, ein Foto mit Erdogan, wie es bei Özil der Fall war, dann ist man ganz schnell nicht mehr gut integriert und irgendwie bei uns wieder Ausländer und bei euch seid ihr dann auf einmal wieder der Ostdeutsche. Was für geile, gefühlte Argumente, ey. Ja, außerdem, was wir da ja noch nicht wussten, Özil war ja letztens wieder beim Erdogan zum Fastenbrechen. Das war nach dieser Veranstaltung, ne? Ja. Ja, es ist aber auch völlig, also... Weil ja mit der Türkei hat das immer noch so einen politischen Hintergrund. Ja, das ist halt noch so ein bisschen was anderes. Ja, weil es ist ja nicht so, dass sich die ostdeutsche Politik so großartig von der westdeutschen Politik unterscheidet. Also die AfD wird vielleicht ein bisschen mehr gewählt, aber die Parteilandschaft ist die gleiche. Ja, wobei das mit der Türkei halt mit den politischen Agitationen in Deutschland doch schon. Ja, ich meine, ich glaube, da hat keiner ein gutes Gefühl bei, wie viel man das genommen hat. Ich meine auch neulich eine Studie gesehen zu haben, dass von den rechten Einstellungen, dass in Ostdeutschland, Westdeutschland, dass da nicht wirklich ein großer Unterschied ist. Also. Ich meine, wir haben ja auch vorhin auch schon gesagt, natürlich wird viel auf Ostdeutschland rumgepatcht, gerade wegen der AfD. Ja, und das ist, finde ich, auch eine übertriebene Kritik. Ja, so würde ich nie über irgendwelche Türken bashen. Ich würde jetzt nicht irgendwie über Dunkeltürkei in deutschen Großstädten oder irgendwie sowas reden, nur weil die irgendwie Erdogan irgendwie oder sonst irgendwas. Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Stil. Ja, also so wie über Ostdeutschland teilweise geredet wurde, wird öffentlich im öffentlichen Diskurs nicht über Türken oder andere Nationalitäten geredet. Und was ja auch so ein bisschen jetzt hier versucht zu verschleiern, ist aber halt auch der Unterschied, dass aus Ostdeutschland nicht in die westlichen Großstädte irgendwie junge Leute einsickern und dort dann allerlei Unfug treiben, wie das leider halt inzwischen, wir haben diese Geschichten mit den Leuten, die auf Autobahnen halten, um ihre Hochzeit zu feiern und mit Schreckschusswaffen rumschießen. Und ich habe auch schon von dem Begräbnis hier für den Zuhälterfürsten erzählt, wo die ganzen Leute hingeströmt sind. Das haben wir bei Ostdeutschen halt nicht. Und das deswegen glaube ich auch nicht, dass es halt vergleichbar ist, weil vor den Ostdeutschen hat niemand Angst sozusagen. Ja? Und selbst wenn man jetzt so tut, als wären das alles irgendwie AfD-Wähler, ist das ja auch nicht richtig, weil die haben, keine Ahnung, um die 30% da drüben. Ja? Und das ist immer noch nicht die Mehrheit der Leute. Ja? Also ganz, ganz komischer Vergleich, der nur dazu dient, irgendwie eine Allianz herzustellen, um irgendwie mehr zu sein, ohne drüber nachzudenken, was einen eigentlich trennt. Sehr gut formuliert. Das finde ich ist schon was, worüber wir reden müssen, was uns verbindet. Und deswegen sind wir ja auch Freunde der Ossi-Ausländer-Allianz. Okay. Sehr da sehr ist ja sogar den Leuten da peinlich, irgendwie was sozusagen. Die Ossi-Ausländer-Allianz. Der Ossi guckt ganz friedlich in eine andere Richtung und denkt sich, hoffentlich fragt er mich jetzt nicht. Also gerne, gerne gleich. Ich würde aber ganz kurz eine winzige Orga-Ansage zwischenschieben. In den letzten 10 Minuten unseres Gespräches würden wir gerne versuchen, ob es ein paar, 2, 3 Fragen aus dem Publikum gibt. Das wäre so circa in 10 Minuten. Also ihr könntet jetzt schon mal überlegen, ob es Rückfragen gibt. Aber jetzt ist viel Stoff auf dem Tisch. Daniel Schulz, du wolltest direkt was dazu sagen. Ja, nur weil du ja vorhin nach dem Wir gefragt hast, nach möglichen Wir. Ich finde halt... mit den Ostdeutschen, mit der Marginalisierung, das ist alles richtig und das ist gut, das sagen zu können. Gleichzeitig würde so eine Allianz, finde ich, mit von ostdeutscher Seite aus dann funktionieren, wenn man erkennt, dass andere stärker mit Marginalisierung zu kämpfen haben als man selbst. Ja? Also wir sind immer noch weiße Deutsche und so. Also man kann nicht man kann nicht gleichzeitig sozusagen die Vorteile dieses Staates, also dieser Migrationsdebatte für sich mitnehmen und sozusagen die eigenen Privilegien ignorieren. Ja, das würde ich schon immer sagen. Aus irgendeinem Grund fällt mir gerade ein, habt ihr mitgeschnitten, dass inzwischen bei Twitter das Wort Kack zensiert wird? Da kommt dann nicht mehr schreiben. Zufällig ich weiß nicht, warum mir das gerade eingegangen ist. Oh, es tut mir so leid. Aber ich fand es ja eigentlich viel, viel witziger, dass er sich ja quasi gerade zugegeben hat, dass diese ganze Rederei darüber, wer wie unterdrückt ist, ja auch eine Form von Privileg ist. Eine Form von Vorteil. Ne? Ja klar, damit wahrgenommen zu werden, ist auf jeden Fall ein Privileg, finde ich auch. Die Gruppen werden überhaupt nicht wahrgenommen. Die man so unglaublich gerne ja für sich beanspruchen würde, aber ja dann doch wieder nicht kann. Ach ja. Wenn man eine Position finden will, dann müsste die sozusagen schon im Blick haben, dass man selbst nicht die marginalisierteste Position innehat. Ja, das wollte ich noch sagen. Oh, verstehe. Von den vielen Sachen, die... Gott, echt. Manche Leute, das ist wie so sich am Boden nochmal hinwerfen und ja. dem Bückling so Grima Schlangenzunge. Und sie rechts sieht ganz... Ganz betroffen aus, so, oh ja, richtig und wichtig. Nee, sie rechts macht gerade den Mr. Burns ausgezeichnet. Ja, der Ossi benimmt sich genau so, wie ich gedacht habe, Smithers. Ich würde gerne versuchen, eine Rückfrage zu stellen zu dem, was du Ferda gerade gesagt hast. Ich habe dich das jetzt war so kein Mitleidsapplaus, das war ein stunning and brave Applaus, Mammon. Ja. Stunning and fucking brave. Das, ja. Mann. Übergangsweise an Kategorien festhalten würdest, neue Kategorien dir überlegen würdest, die bestimmte Sachen sichtbar machen, bestimmte Identitäten oder so sichtbar machen, sodass wir da jetzt eigentlich fast auch Konsens hier vorne hätten. Also ich meine, ich nicht, aber jedenfalls ist die Position, lasst uns... Ach Gott, das war auch ein sehr dämlicher Spruch. Ja, wir müssen bestimmte Identitäten sichtbar machen. Da haben wir ja jetzt einen Konsens, also ich nicht. Die reden alle total wirr. Also der Moderator tut mir so ein bisschen leid, weil... Ich glaube, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so verstanden, dass da ein Konsens ist. Die haben sich jetzt nicht so hart angegangen, aber das, was die Dame ganz rechts gesagt hat und das, was die Dame auf der linken Seite gesagt hat, das war nicht so ganz deckungsgleich. Beides sehr seltsam, aber nicht. Schade, wenn man das dann gar nicht so richtig mitkriegt, dass das irgendwie eigentlich Gegenpositionen sind. Ja, sind nicht wirklich Gegenpositionen, aber wie gesagt, die eine Dame, die spricht das halt relativ offen aus, halt mit den Strategien und so weiter und so fort. Und die andere Dame, die ja, spricht das nicht so offen aus. Gegenpositionen, guter Witz, Mammon. Das ist die Republika. Ja, sorry, also Nebenposition oder so. Verzichten und nur die große Menschheit anrufen oder so, scheint mir jetzt hier nicht so richtig vertreten zu sein. Das heißt, drei Identitätspolitiker und meine Innen. Und meine Rückfrage wäre, ob nicht auch jene Gruppierungen, die das Identitäre im Namen tragen, jene weißen Gruppierungen, die das Identitäre im Namen tragen und ihre parlamentarischen Arme, also vielleicht mit Höhepunkten wie am 1. Mai in Plauen, der Marsch der Uniformierten. Ob das wer nicht kennt auch sie nicht? Eine der, Form von der identitäre dritte Weg, oder wie die heißen müssen, wenn sie das Identitär im Namen tragen. Ich meine, dafür ist der 1. Mai ja auch berühmt, für die berühmten Unruhen in Plauen. Plauen. Ich meine, ja, dass da ein paar Idioten als Nazis kostümiert durchs Dorf gelaufen sind. Warum, ja. Ich kann mich an die Bilder erinnern, dass in ganz Plauen die ganzen Supermärkte verrammelt wurden. Warte mal, war das in Plauen oder war das woanders? War das nicht in Bautzen? War das nicht in Plauen? Bautzen? Das ist jetzt mit B, ja, könnte sein. Wir müssen es einfach zugeben, wir sind alle Wessis hier. Und wir haben einfach keinen, der für uns da mal die Lage richtig da von innen sozusagen aufbereiten könnte. Wir bemühen uns. Wir haben kein deutsches Obst. Das auch nicht. Ja, also ich meine, außerdem wahrscheinlich, also ich fühle, beziehungsweise das ist so, dass die ja nur nazifiziert wurden da. Oder nazigalisiert oder wie auch immer. Die wurden plauenisiert. Irgendwas mit ihr auf jeden Fall. Tick ist, die einen daran erinnern sollte, dass das auch eine gruselige Schattenseite hat, das sich bezieht auf Kleinstgruppierungen. Selbstverständlich. Das ist auch eine Identitätspolitik, Identitätspolitik von rechts. Und das ist im Grunde genommen einer der großen Punkte, die immer wieder in die Debatte eingeworfen werden. Im Moment oder seit geraumer Zeit arbeitet sich vor allen Dingen die SPD stark an ihrer Kritik zur Identitätspolitik ab, kommend von Mark Lilla, der ein Buch geschrieben hat zu Angry White Men und dem Vorwurf, eigentlich hat Trump gesiegt, weil wir uns zu sehr mit Gender-Toiletten auseinandergesetzt haben Ja. und die ganze Bingo. kosmopolitische Elite Auf jeden mit Fall. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, Bingo. ding, ding, ding. Und der Once and Future Liberal After Identity Politics ist noch viel zu nett und hat euch mit Samthandschuhen angefasst. Also, Vor allem, wie geil, identitäre Bewegungen. Und das Erste, was dir einfällt, ist die SPD. ja, vor allem, dass die SPD da irgendwie nicht Identitätspolitik benutzen würde. Ja. Also, Aber den Mark Lila hat ja auch die Kimberly Crenshaw bei ihrem Vortrag angeprangert, was das denn soll, was der geschrieben hat. Und er hat es wirklich sehr freundlich und sehr, sehr an der Oberfläche auch formuliert. Also ich hätte da wesentlich herrschere Worte gefunden. Also. Wer weiß, vielleicht sagt die Dame das ja. Die hatte ja vorhin schon gesagt, diese Identitätssache, das ist halt ein Werkzeug und das ist immer temporär und kann wechseln. Vielleicht sagt sie das jetzt ja auch über die SPD. Wer weiß. Antirassistischen und feministischen mit ihrer Konzentration den weißen Arbeiter im Rustbelt vergessen hat. Das ist ja im Grunde genommen diese eine Position. Die andere Position ist ja, wenn ihr Identitätspolitik sagt, ist dann nicht das Gleiche wie das, was die Rechten machen. Das ist ungefähr in der Das ist gleichen genau Logik dasselbe. wie. Das ist genau dasselbe. Also ungefähr in derselben Logik, weil links gut ist, per Definition oder was. Das ist dann dein eigener Bias und alle anderen haben Biase und wir sind die Guten, weil wir hören uns sogar Kritik an, aber können sie nicht aufgreifen, können nicht einsehen, dass wir vielleicht falsch liegen, können nicht erkennen, dass wir vielleicht genau der Grund sind, warum alle anderen gepisst sind. Nein, das ist nicht möglich, weil Gründe und weil Soziologie und weil zu viel kritische Theorie gelernt. Wunderbar. Demokratie zu Grabe tragen. Rechtsextremismus und Linksextremismus ist doch beides das Gleiche. Also damit haben wir auch immer wieder Debatten zu führen. Von der CSU ist das eine ganz eindeutige Position. Aber wenn du mal ein bisschen analytisch reingehst, ist es am Ende des Tages ein Unterschied, ob du Menschen anzündest oder Autos. Und es ist am Ende des Tages. Halt. Das ist aber auch ein falscher Vergleich. Vergleich Sehr doch bitte die Menschenopfer der Linken. Also die Menschenopfer der Linken mit den Menschenopfer der Rechten. Das wäre doch ein schöner Vergleich. Ich meine, das ist halt auch völlig geschichtsvergessen, die RAF unter den Tisch einfach so fallen Aber zu Unterschiede lassen. und dass sie jetzt Und überhaupt die anders RAF dasselbe hat auch, wäre, ist doch eh falsch. die Bestimmt ja RAF hat von denen. auch angefangen, weil junge Leute geglaubt haben, sie seien die Hüter der neuen Moral oder des großen Guten und dachten, wir müssen nur hart genug zuschlagen und genug Leute darauf aufmerksam machen, wie schlimm das hier alles ist, dann werden die schon vernünftig werden und dann werden die uns schon folgen. Und das hat wie viel Tote gegeben? 70 oder so am Ende? Ja, und ich finde das hier auch wirklich schlimm, das zu relativieren von der Dame hier, weil Linksextremismus und Rechtsextremismus, ja, es gibt Unterschiede, aber beides ist absolut abzulehnen, auf jeden Fall. Und was auch stimmt, ist, dass beide sich der gleichen politischen Werkzeuge bedienen können. Ja, das ist halt alles Teil der Wahrheit. Das könnte sie jetzt noch mal sagen. Ja, und Unterschied, irgendwie wofür ist du das machst. Das heißt, die Zielgerichtetheit ist immer eine große Frage. Ich war jetzt beim Nein, Link. nein, eben nicht. Es geht nicht darum, wofür du jemanden umbringst. Jetzt heile ich nicht die Mittel, Es nee. geht nicht dafür, wofür du jemanden mit einem Stein oder einem Milkshake bewirfst. Das schadet also das Milkshake schadet und das andere zerstört die Demokratie. Ja, und auch da wieder, ich finde es unglaublich, ne? Ich will noch mal darauf hinweisen, dass die Dame da gerade aus dem theokratischen Land gekommen ist. Und es auch diverse Leute gibt, die alles Mögliche machen für einen Allah, ne? Und das auch zufällig ja, die Leute sind, über die man sich gelabert hat, wo auch irgendwie ohne eine Politiker rumgelaufen sind und höchste Staatsämter und so weiter. Das sind auch zufällig genau die gleichen Leute, über die man sich Gedanken macht, wegen Muslimen in Deutschland und nicht wegen Muslimisierung. Links- und Rechtsextremismus in der Vergleichssetzung. Und bei der Identitätspolitischen ist es auch, ist die Ziellinie die Gleichheit für alle oder ist die Ziellinie die Gleichheit nur für meine Gruppe? Und das ist ein. Ja, das ist bei euch auch so, die Gleichheit nur für meine Gruppe. Also. Nur die Gleichheit für die Progressiven. Darum geht's in der linken Identitätspolitik. Es geht gar nicht um Gleichheit, sondern wie es vorhin schon ausgesagt wurde, es geht um die ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, den Ausgleich, nicht die Gleichheit, sondern den Ausgleich. Ja, im allerbesten Fall, ne? Aber im Fall von zum Beispiel Reparationszahlungen für Gastarbeiter. Ja, also ich meine, im Fall von Islam geht es um Dominanz. Also da will man nicht einfach nur das Gleiche haben. Das kann man meinetwegen jetzt gerne behaupten, aber das ist Dominanz, was man da haben will. Und wenn man irgendwie, wenn das irgendwie vollkommen egal ist, wenn irgendwo Frauen in der Überzahl sind, dann aber das nicht hinnehmbar ist, wenn irgendwo Männer in der Überzahl sind, dann geht es da auch um Dominanz, nicht um Gleichheit. Also. Und sie kommt nochmal, weil du ja auch schon mehrmals darauf hingewiesen hast, sie kommt gerade aus einem Land, in dem es nie Gleichheit geben wird, weil nämlich in dem Heiligen Buch steht, dass es keine Gleichheit geben kann, weil es immer den Gläubigen und den Ungläubigen gibt. Es gibt nicht die Gleichheit vor dem Recht, die Gleichberechtigung. Nicht Ausgleich oder irgendwas, irgendeine andere Gleichheitswortkonstruktion, sondern Gleichberechtigung, gleiche Rechte. Das muss sein. Ein ganz großer Unterschied im politischen Wettbewerb. Und ich denke, das kann man nicht verdecken, indem man klar macht, bei beiden ist der Faktor Identität möglicherweise wichtig. Bei den Rechten ist auch der Faktor Frau sehr wichtig. Aber in ihrer ganz bestimmten spezifischen Rolle als Reproduktionsfaktor und als... Alice Weidel und Beatrice von Storch, voll die Reproduktionsfaktoren. Oh Gott, gute, ey, Tante. Vielleicht besseres Argument aussuchen. Vor allem bei Reproduktionsfaktoren, da wundere ich mich manchmal so, wie hoch soll denn der Ausländeranteil sein, bevor man sagen kann in der Gesellschaft, wir haben ein Problem mit den Geburtenraten. Lass es 60 sein, lass es 70 sein, aber unsere Gesellschaft ist so aufgebaut, dass wir nicht einmal also nicht mal mehr die Gesellschaft erhalten können. Und ewig durch Migration aus andere Länder, das geht auch nicht gut. Also ich aus Teheran kommen und hier was von Frauen als Gebärmaschinen erzählen. Unterstützerin des Mannes im Kampf für die eigene völkische Gruppe. Trotzdem können wir nicht sagen, beide interessieren sich auch für Frauen. Also das ist schon, glaube ich, ein Unterschied identitätspolitisch gesehen. Und ich glaube einfach... Na, du redest wirr. Warum sollen sich nicht beide auf ihre Art, also warum sollen nicht Rechte und Linke eine Theorie für Frauenpolitik entwickeln? Was... Die arbeiten doch zusammen bis zum geht nicht mehr. Wir ziehen doch schon an einem Strang. Wir machen doch schon gemeinsame Ziele. Naja, das ist, wenn du die CDU weiterhin irgendwo rechts verortest. Aber sonst. Ja, okay. Ich meine jetzt eigentlich so die allübergreifende feministische Allianz im Bundestag und so. Aber das sind doch die Blauen nicht dabei, oder? Nee, die sind nicht dabei. Schon. Ja, hätte mich auch gewundert. Das ist jetzt AfD oder was? Ja, das sind die einzigen, die nicht in diesen Frauenräten da drin sitzen, in den großen Parteien. Ja, aber im Zweifelsfall ziehen sie dann doch trotzdem an einem Strang, das gehen wir ja, ne? Bei den Väterrechten oder was war das mit dem Wechselmodell zum Beispiel? Ja, gut, ich meine, das nützt ja auch nichts. Das würde ich aber nicht sagen, an einem Strang. Also, ich meine, da hat die da irgendwas von Zwangsbeglückung oder so erzählt, die. Dingenskirchen hier, die wir letzte Woche auch hatten. Ich mir ist der Name schon entfallen. Frau Höchst. Ist Ingrid? Ja. Achso. Nicht Ingrid. Nee, die Frau Höchst. Ja, also ich meine, also da kann man nicht davon reden, dass sie sich da irgendwie vorher abgesprochen hätten und dann irgendwie das gleiche Horn schlagen. Also das jetzt nicht wirklich, nee. Nee, das nicht. Es stimmt, jede Form von Identitätspolitik ist im Gedanken des Gemeinwohls schwierig, weil es immer Partikularinteressen sind und die nachher zusammenzuweben, ist sehr schwer. Genau, Es gibt das ist aber der auch Hintergrund meiner Gedanken, Frage. ja, es gibt aber auch sinnbildlich Gedanken von Unity in Diversity. Das haben die Kanadier so gemacht. Das ist eines der Länder mit der stärksten etablierten Identitätspolitik, wenn man so möchte. Es gibt auch Mosaikbilder, was auch immer. Daran kann man schon anflechten. Ja, das Und gab doch es auch so einen bleibt Kanal. dieser Artikel Ist überhaupt 3 kein als Problem mit. Sind Es alle gibt Leute total zufrieden mit dem Ding in Kanada. Ja. auch Mosaikbilder. Ja. Es gibt auch Kaleidoskop. Vor allem. Metaphorische wahrscheinlich. Ach so, dass er das. Ach so, das. Okay. Vor allem für Kanada habe ich also persönlich sehr wenig positive Zukunftsaussichten, wo das Land gerade drauf zusteuert. In deren ihrer Industrieregion ist Drogenkonsum so weit verbreitet, dass du kaum nüchterne Leute auf der Straße triffst. Also abends über und halt auch harte Drogen in der Industrieregion. Also ich, was weiß ich, Ja, Kanada ist Ebel, habe ich die Lösung für dich. Du musst sie ersetzen durch Muslime, die dürfen nicht trinken. Denk doch mal praktisch, Ebel. Das stimmt. Als grundlegendes Gleichheitsversprechen, auf das man dann quasi zusteuern muss. Und möglicherweise ist es dann so, wenn wir sagen, nun ja, es gibt 50% Frauen in der deutschen Bevölkerung, aber es gibt nur 30% im Bundestag, dann stimmt etwas nicht. Und wenn Rita Süß. Warum? Na, dann stimmt etwas nicht mit eurem Denken. Weil ihr einfach nicht dazu in der Lage seid, euch zu überlegen, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Dass wenn man das alles zusammensummiert, dass man dann da einen Unterschied bei rauskriegt. Was vollkommen egal ist, weil die einzelnen Personen trotzdem machen können, was sie möchten. Und da auch hinkommen können. Und es da keine Barriere gibt, die die generell davon abhalten würde. Der typische Und selektive Blick, ne, dieser ja. Hannibätscher-Verhalten. Das ist bei Wismut Lehrern kommt. in der Grundschule, der 90% weiblich sind, das kratzt sie nicht. Ne? Das wird doch nicht thematisiert halt. Und sagt, sie möchte keine Quotenregelung mehr, sondern sie möchte jetzt Parität. Können wir den nächsten Schritt schon erkennen? Ja? Und dann könnten wir sagen, wenn wir bei 50% angekommen sind, dann können wir vielleicht auch über Minderheitenregelungen für Männer nachdenken. Aber bis dahin ist das erstmal ein anderes Ziel. Und Politik Ich ist glaube, bei eben auch von 50% kurzfristigen quengeln die Zielen Frauen über die bestimmt viele und auch Arbeit, von ja. langfristigen. Bei 50% quengeln die Frauen über viel Arbeit, glaube ich eher. Das Ding ist halt, dass am Ende des gesellschaftlichen Prozesses ein gleiches Ergebnis rauskommt. Das ist halt im Grunde ein totalitärer Gedanke. Also, dass Ja. das Gesellschaft am Schachbrett entwerfen und von oben herab als Ja, es ist Philosophenkönig so. versuchen, alles zu Und vor allen organisieren. Dingen für das Gute. Ich meine, was denkt ihr denn, Leute? Ich meine, es ist schwer nachzuvollziehen, aber es denkt doch jeder, dass sein Scheiß irgendwie das für das Gute ist. Irgendwelche Ethnopluralisten glauben auch, dass alle Leute viel glücklicher sind, wenn die Weißen hier und die Schwarzen da sind und die sich nicht gegenseitig nerven müssen. Also, oder Vor allem nicht? Parität, Alter. Ich, meine Güte. Parität ist auch eine Quote, oder? Parität ist Parität, schlimmer. Also, ich meine, soll heißen Entwurf, dass es 50-50 ist. 50-50, Ja, ja. oder Also. entsprechend eben der Verteilung. Wenn es jetzt drei Gruppen sind, dann hast du zwei, drei Drittel halt. Ist ja auch vor. Das Langfristige ist eben das Versprechen der Gleichheit. Ja, dann war es wieder das Versprechen der Gleichheit. Das gibt es eigentlich gar nicht. Nur zwei Ich Punkte. Das eine ist, dass mich meine, tatsächlich jemand manch. stellt einen totalitären Gedanken vor und der gesamte Saal klatscht. Das ist toll. Super. Versprechen der Gleichheit. Ja, Stimmt, vor allen Dingen, Kirchgänger nehmen es das anders. ist ja auch mal das Witzige, ne? Versuche ich auch den Leuten klarzumachen, wenn die mit so einem Kram immer kommen. Dieses so, dann sag mir noch mal, wer sind hier die Leute, die da zu Unrecht auf ihrem Platz sitzen, so? Dann möchte ich mal eine Liste haben. Wahrscheinlich scheint es das zu geben, weil wenn man da andere Leute hinsetzen muss, dann dann gibt's die ja wohl, ne? Also wer soll denn da jetzt weichen? Weil die Leute, die das immer sagen dann für die anderen, die sind's ja scheinbar nicht, die dann da... Du musst in die Hose gucken, dann siehst du das, ne? Ja, das naja, ein paar von den Leuten, die das sagen, haben ja auch das Falsche in der Hose quasi. Aber auf sich selber beziehen die das ja immer nicht. Denken immer, sie wären quasi die Ausnahme davon, von dem ganzen Kram oder keine Ahnung. Manchmal so Kritik an Identitätspolitik bei allem Verständnis dafür, gerade von linker Seite oft sehr nervt, weil wenn man sich mal die Wurzeln linker Bewegung anguckt, das und auch marxistischer Bewegung, was weiß ich auch immer, was hatte damals, keine Ahnung, im 19. Jahrhundert ein Arbeiter in der im total industrialisierten Rheinland mit einem Weber in Schlesien zu tun? Ja, nichts. Wenn sie die zusammenkriegen wollen in eine Klasse oder wenn man sozusagen sagt, ja, wir haben gemeinsamen Kampf, dann müssen sie Identitätspolitik machen, ja? Arbeiterlieder, Arbeiterkneipen, dieses ganze Programm, was wir in der DDR ja alles noch so ein bisschen mitgenommen haben, ja? Das ist Identitätspolitik und wenn man da von linker Seite aus sich drüber aufregt, dann sollte man sich mal damit wirklich mal beschäftigen, wo es auch auf linker Seite einfach mal praktiziert worden ist. Ja, so. Und das Zweite ist... Ich bin gerade getriggert, Alter. So von der linken Seite auch. Wieso? Er richtet sich ja von links aus auf. Also. Ja, ich meine, im Grunde sagt er gerade, nur weil wir aufgehört haben, über das Proletariat zu reden, heißt es nicht, dass die Linke jetzt nicht auch an die Armen denkt. Wir haben nur weitere Strategien, um wieder an die Macht zu kommen. Denk mal an Marx. Nein, bitte nicht. Kulturmarxismus. 1:1, deswegen nenne ich es Kulturmarxismus. Hier, das wegen dem, was er gerade gesagt hat, das ist der Übergang. So, Hilfe. Mit der Identität. Im Ostdeutschland ist es ganz klar so, die AfD macht ein sehr attraktives Angebot. Die AfD sagt, alles, was der Westen oder irgendwie irgendwer anders an euch scheiße findet, nämlich, dass ihr so wenig multikulturell seid, dass ihr sozusagen keine, weiß ich nicht, dass ihr kulinarisch irgendwie so wenig weit fortgeschritten seid und all diese ganzen Dinge, die einem da so unterstellt werden, das ist eigentlich was Gutes, ja? Ihr seid noch die echten Deutschen, ihr seid die Avantgarde. Das ist sozusagen das Identitätsangebot, was die AfD macht. Das hat nicht mal die Linkspartei gemacht, so, sondern das machen die. Und das ist sehr attraktiv, weil man irgendwie alles von sich werfen kann. Gute, verquere Darstellung. Ja. Ihr AfD sagt den Leuten, ihr habt so wenig Vielfalt beim Essen. Scheiße, das ist eure Stärke. Was? Ja, ich glaube, der verwechselt ja da gerade mehrere Strohmänner miteinander irgendwie. Ich glaube auch, ja. Also das fühlt er, beziehungsweise das ist so, ja, glaube ich. Kann ja diese ganzen Diskriminierung, Marginalisierung der letzten Jahre oder Ungleichheitserfahrung vielleicht teilweise auch und sagen kann, hey, wir sind irgendwie die eigentlich so die Guten, ja. Und da vielleicht ein anderes Angebot zu machen, und ich rede jetzt nicht von, wir müssen unsere Identität zurückholen, was ich das Quatsch finde. Aber genau, aber was für eins? Das Angebot zu machen, wie gesagt, zum Beispiel von so einer Allianz, ja, zu sagen, so, also so eine wie soll ich sagen, eine Identität, die sich eigener Marginalisierung bewusst ist, die Ähnlichkeiten zu anderen sieht, die empathisch aber ist dabei, so würde ich es sagen, dafür, dass man selbst, wie gesagt, nicht der am stärksten Marginalisierte ist als Ostdeutscher, aber schon zu sehen, okay, bei bestimmten Punkten also gibt es Ähnlichkeiten und aufgrund dieser Ähnlichkeiten kann man vielleicht zusammenarbeiten, vielleicht zusammen auch politische Ziele erreichen. Ja, das dauert 2 Minuten. Danach kommt die erste Heususe um die Ecke und dann musst du das machen, was die macht, weil ja deine Marginalisierung hinten ansteht, hinter anderer Leute Marginalisierung, keine Ahnung wie was. Das also, hört sich an wie die intersektionale Hufeisentheorie oder die intersektionale Querfront. Ja, genau, ja. Genau. Wir müssen deinen Kreis auch mit aufnehmen. Ja, so. Dieses Angebot zu machen, finde ich nicht falsch, weil es gibt andere sehr viel schrecklichere auf dem Markt. Ja? Ja, kann ich das holzschnittartig so zusammenfassen? Okay, es geht nicht um das riesige Wir, Menschheit oder sowas in der Art. Es geht aber auch nicht um die totale Zersplitterung in ganz viele Einzelwirs, sondern eher darum, bestimmte Wirs zusammenzuschließen. Ist das das, was du attraktiv findest, das attraktive Angebot? Ja, das ist für mich eine Allianz. Man soll erst die Gesellschaft, die Kohäsion zerschlagen und dann die Einzelteile wieder zusammensetzen. In einer identitären Querfront. Ihr habt es hier zuerst gehört. Alle gleich werden sozusagen. Sondern es gibt natürlich verschiedene Gruppen und zwischen denen eine Allianz zu schließen. Ja klar, das wäre für mich schon attraktiv. Ist das nicht vielleicht auch sogar schon eine Pointe, die in eurer Forschungsfrage steckt, wenn ihr Ostdeutsche und Migrantinnen und Migranten vergleichbar macht? wir haben sie nicht vergleichbar gemacht, sondern wir haben gesucht, wo gibt es Analogien. Also ja, wir haben sie verglichen, aber nicht gleichgesetzt, wenn man so. Das ist auch nicht gleich gemacht, ne? Oh, wir haben sie verglichen, aber nicht gleich gemacht. Sehr gut. Kann man das auch, glaube ich, nicht so richtig gut, die gleich machen. Ja. Und wir haben einfach versucht, die Perspektive zu wenden, weil wir wollten darauf aufmerksam machen, dass zwei gänzlich unterschiedliche Gruppen in der deutschen Gesellschaft, die eigentlich überhaupt nicht kulturell zusammengedacht werden, teilweise mit ähnlichen Stigmatisierungen und ähnlichen Abwertungsgefühlen verbunden sind. Und wir haben festgestellt, dass in den letzten 30 Jahren jetzt besonders, also vorher schon mit Bezug auf Migrationshintergrund oder Gastarbeiterinnen oder wie auch immer damals die Kategorie war, dass immer die Devianz, also das Fehlverhalten in der Gruppe gesucht wurde. Die sind so, weil ihre Religion so ist, oder die sind so, weil sie keine Demokratie kennen, oder die sind so, weil bei denen hat man noch nicht gelernt, wie man miteinander umgeht, dass diese Vorwürfe jetzt auch eine Gruppe treffen können, von der man ja eigentlich denken würde, wie du eben gesagt hast, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört, oder wie du gesagt hast, nach völkischen Prämissen müsste diese Gruppe ja ganz anders. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, es gibt keine ostdeutschen Messerstecher vermehrt. Es gibt keine ostdeutschen Trickdiebe und Leute, die einen in der irgendwie auf der Straße anpöbeln. Mal gibt's die, aber der Großteil von denen ist halt nicht ostdeutsch. Mann. Ja, und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das Ziel von dieser ganzen, von diesem ganzen Vergleich dann auch ist, hinterher zu sagen so, aber jetzt habt ihr euch mal nicht so. So nach dem Motto, wir haben das ja jetzt festgestellt irgendwie, dass ihr da auch irgendwie die Leute euch doof finden, aber ihr müsst ja schon eingestehen, dass die anderen viel döver gefunden werden und viel ungerechter, weil sie kommt ja dann wieder auf ihren Religionstrichter. Und diese Sachen, und das ist nun mal was, was man den Ostdeutschen jetzt wirklich nicht vorwerfen kann, dass sie irgendwie zu religiös wären. Ja, noch allein deswegen hinkt das schon komplett. Also. Ja, du hast ja recht, wenn die erste Rollsuse kommt, müssen sie sich nach der richten. Andere Stereotype plötzlich entgegenbekommen, aber wir haben festgestellt, der Vorwurf, sich dauernd zu jammern, Jammer-Ossi auf der einen Seite, Opfernarrativ, wenn Muslime sich beschweren, und dabei im Grunde genommen zu diskreditieren, dass es ungleiche soziale Verhältnisse gibt, indem man das immer wieder auf die Gefühlsebene verlagert. Damit sind beide Gruppen konfrontiert. Wer verlagert das denn auf die Gefühlsebene? Wer tut das? Wahrscheinlich die Leute, die von Heimat sprechen, angeblich. Oder so. Wahrscheinlich, ja, die müssen es sein, klar. Die Diskriminierungslage ist eine andere, aber auf die wollten wir nicht schauen. Wir wollten darauf schauen, wie sich diese Argumente ähneln, um daraus plötzlich einen Perspektivwechsel vorzunehmen und zu sagen, vielleicht sollten wir dann auf die Dominanzgesellschaft schauen und deren Gebaren im Teilen und Herrschen und in der sozialen Hierarchisierung von Gruppen. Also es ist relativ bequem, von seiner privilegierten Position heraus aus andere abzuurteilen und dann darauf zu warten, dass die deprivilegierten Gruppen sich gegenseitig die Köpfe einhauen. Das ist übrigens das, was nicht nur in Deutschland so ist. Das ist so widerlich. Widerlich ist das. Wir sind also die bösen, weißen Dämonen, die Dominanzgesellschaft. Und wir sorgen mit unseren Zaubersprüchen und Hexereien dafür, dass sich die Minderheiten gegenseitig an die Gurgel. Ihr spinnt doch. Es tut mir leid. Wenn irgendwo wieder jemand von einem Club zusammengeschlagen worden ist, weil Leute rausgefunden haben, dass er schwul ist, dann liegt es nicht an der Dominanzgesellschaft, sondern an den Worten von irgendeinem Wüstenfürsten von vor 1200, 1300 Jahren. Das tut mir leid, du bist widerlich, was du da gerade machst, ist ekelhaft. Dominanzgesellschaft ist ein widerliches Wort. Grundsätzliche Machtfrage in ungleichen Gesellschaftsverhältnissen. Ja, okay. Kurze Pausetaste und die neugierige Frage, ob es im Saal Fragen gibt. Oh Gott, bitte. Wenn nicht. Dem so sein sollte, damit nicht der Mann mit dem Mikrofon, ich komme überall hin. Wenn es weiter weg ist, dauert es ein bisschen. Da ist die Hand gehoben, dann kommt. Ja, ganz kurz nochmal. Ich glaube, jetzt zum fünften Mal der Hinweis darauf, dass die Dame gerade im Iran war. Ne, Machtverhältnisse und so, oder die können keine Dominanz. Demokratie und so weiter. Dominanzgesellschaft, genau, und Vielfalt und solche Dinge, also das ist halt auch so, gut, klar, die haben halt ihr Parlament da irgendwie und das letzte Wort haben halt die Mullahs für alles, was denen wichtig genug ist. Insofern ist es nicht komplett undemokratisch, aber es ist halt auch bei weitem nicht eine gleiche Gesellschaft, also mit gleichen Rechten jetzt da. Und ja, und du hast halt da hast du wirklich eine Macht drüber, die das letzte Wort dann spricht. Wenige Leute, die das letzte Wort sprechen. Männer, die das letzte Wort sprechen. Also, und sich hier hinzuhocken und dann irgendwie uns hier einen Vorwurf zu machen, sozusagen, also komme ich nicht klar drauf. Also ich habe auch keine Ahnung, was die Agenda von der Frau irgendwie ist. Also. Aber cooler Leo DiCaprio-Move von Frieda hier in dem Stadtbild. Komme ich da gerne hin. Ha, ha, den Arm nicht so weit ausstrecken. Hey, ich wollte fragen, wie ist die Position der Panel-Teilnehmer zu offenen Grenzen? Deutschland verreckt. Wer mag. Das ist schon gewesen. Ich sag dazu nichts. Also ich kann dazu sagen, es gibt ja sehr viele Unterschiede. Also es gibt Open Border und No Border. Du hast jetzt explizit nach Open Border gefragt. Ich persönlich glaube, dass es gar nicht anders gehen wird, als dass wir irgendwann Open Border haben. Das ist ungefähr so wie die Frage, ob man das Internet zurückdrehen will. Ich höre im Hintergrund irgendwelche Geräusche. Ja, ich habe Open Border hier gerade. Nein, aber es wird gar nicht anders gehen, als Open Border zu haben. Warum? Woraus leitet sich das ab? Und kann mir jemand einen wirklichen Unterschied zwischen Open Border und No Border nennen? Ich nicht. Nur mal so. Vom Effekt her. Ja, das eine ist komplett utopisch und das andere ist zwar auch utopisch, aber man tut so, als ob es funktionieren würde. Ja, ich glaube auch, ja. Also das ist reine Framing-Frage, glaube ich. Ja, es ist reines Framing. Also glaub, das eine ist utopisch ist so, und beim die anderen... Die in die Sahara gestellt, das einfach so in den, oder in einen Raum irgendwo auf eine Wiese, so die Tür, da kannst du dann durchgehen. Was hatten Sie denn gern? Nee, Extremistin bin ich nicht. Nee, ich will schon nicht nur Border, also ich will schon nur Open Border. Ja, total gemäßigte Position. Ne? Ganz wichtiger Unterschied, ja genau, haben wir ja vorhin gehört, das ist ja auch der Zweck ist ja auch ganz wichtig, ne, also. Es wird schon nicht anders gehen, ja, was anderes mit der Mullah hier später nicht entscheiden. Von daher wird es wohl nicht anders gehen. Sie hat Europäer erstmal Flüchtende. Hat sie tatsächlich No Broder gesagt? Ich finde Broder gut. Man wird wahrscheinlich Regulationsmaßnahmen haben, aber man wird das Internet nicht zurückdrehen. Ich glaube, dass eine solche Gesellschaft, die sich rapide digital vernetzt, irgendwann diese Grenzlogik von Manifesten, Grenzposten nicht mehr wird aufrechterhalten können. Was für ein dämlicher Scheiß. Weil es das Internet gibt, soll es keine Grenzen mehr geben, weil Gründe. Ich bin der Meinung, dass das Telefon so gefährlich ist, weil es unsere Nation zersetzen wird. Sobald die Menschen von Bremen nach Berlin telefonieren können, wird ihnen das Verständnis für Grenzen vollkommen verloren gehen. Ja, ich meine, im Endeffekt ist das ja so ein Ding, wo wir auch mit dem Daniel Fies damals drüber gesprochen hatten, aber da ging es ja mehr um so eine innere Einstellung halt von den Leuten, dass dieses Denken jetzt so, dass man halt nur noch das irgendwie mitkriegt, was in seiner eigenen Stadt irgendwie passiert, das gibt's natürlich definitiv nicht mehr, weil du hast heutzutage, gehst auf Twitter, da hast du Australier, da hast du Amerikaner, da hast du Filipinos, da hast du alle möglichen Leute, mit denen du dich unterhalten kannst. Und wo du das mitkriegst, wenn bei denen irgendwas Großes am Kochen ist und so. Und das gibt es nicht mehr. Aber dass die Leute jetzt so physisch sich da irgendwie hin und her bewegen, jetzt wie sie wollen, quasi leben und arbeiten irgendwo einfach, alles abbrechen und einpacken und rumziehen, fahren das Volk normal. Das passieren, dann wird es dann auch gehen. In der Regel werden die Leute eben getrieben, sind ja getrieben von irgendwelchen Zwängen oder Druck oder ne, Sachzwängen und so weiter. Armut und so. Ja, aber das ist ja nicht so, wie die Leute sich normalerweise verhalten, also von selbst so. Ja, einfach eben, so im Prinzip wäre es schon wünschenswert, dass man so rumreisen kann, wie man lustig ist und arbeiten, wo man lustig ist und wo es schön ist oder wo man möchte, eben, wo es lukrativ ist, was auch immer man da bevorzugt. Ja, das wären aber die aber meisten, das geht das ja auch zum Teil, ne, aber das ist halt kein Prinzip, was die meisten Leute wollen. Ich meine, die meisten Leute wollen ja auch irgendwo da bleiben, wo sie es kennen und so, ne? Also jetzt nicht für einen Urlaub oder so, aber halt so fürs Leben, ne? Es ist ja eben so eine Arbeitsmigration nach persönlichen Wünschen, das ist eben was anderes als eine Massenmigration aus Sachzwängen, aus Druck, aus Armut. Ja, ne? Das schadet ja auch den Gesellschaften, wenn die Leute, die sich das dann erlauben können, da abzuhauen, das dann machen in Masse, ne? Also ich sag mal, dieses komische Eurovisionslied da von Albanien war doch auch irgendwie von wegen, kommen wir nach Hause oder so. Ja. Ja, irgendwie hatte ich das ja am Rande mitbekommen. Und wenn du mich jetzt nach der Position dazu fragst, es gibt ja auch schon Simulationsstrategien mit der Vorstellung, was würde eigentlich passieren, wenn Grenzen durchlässig sind. Wie gesagt, ich antworte explizit auf Open Anarchie, Border, nicht auf No Border. Ja. Zivilisation würde untergehen, Anarchie, Bürgerkrieg, Terror, Drogenhandel, Menschenhandel, all das würde massiv zunehmen. Und wir würden unseren Wohlstand zerstören, Industriesabotage, all so Sachen würden entstehen. Sag mal, macht das gar nicht langsam. Dann funktioniert das in dem Spiel. Also, auf jeden Fall. Also, organisierte Kriminalität würde massiv nach oben gehen. Also, läuft. Das war Utopie, weil Open Borders und No Borders, das ist nicht dasselbe. Weil Gründe und Framing und Gehirn und Soziologie, vor allem viel Soziologie, kritische Theorie, Derrida und Adorno. Wenn es also diese Durchlässigkeit der Grenzen gäbe, gibt es jetzt schon Simulationen, wonach sehr viele Menschen zum Arbeiten an unterschiedlichen Orten gehen würden, ihre Familien aber in den Herkunftsländern verbleiben würden und dementsprechend der Druck nicht besteht, die ganze Familie mitzunehmen, weil durch ein Investment hier in die Arbeit des einen Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin, die Möglichkeit der Aufwertung des Status der Familie im Herkunftsland gegeben ist, wohingegen, wenn man die Familie mitnimmt. Großartig, wir ziehen also alles, was hier produziert wird, ab, oder einen großen Teil von dem, was hier produziert wird, ab und es wird dann halt in anderen Ländern ausgegeben. Gute Idee, gute Idee. Ich hätte gern Wohlstand in anderen Ländern, aber das funktioniert halt nicht durch Umverteilung, sondern durch Wohlstand schaffen dort vor Ort. Und das wünsche ich denn, dass sie alle im Wohlstand leben können. Aber das funktioniert halt nicht durch Umverteilung. Umverteilung wird halt Wachstum zerstören. Und man ist dann abhängig und dann ist das nicht gut. Bringt sie hier weiterhin auf einem sehr viel niedrigeren Status verbleiben wird. Und dass nach einer kurzen Phase der Entfesselung dieses Momentes es sich wieder einpegeln würde auf eine sehr viel stärkere Form von gezielter, wenn man so will, Entwicklungshilfe, die dann zielgerichtet in die Familien vor Ort kommt. Also das wäre jetzt meine Position dazu. Ich würde sagen, das wird wahrscheinlich irgendwann die Entwicklung sein. Ich würde sagen, es ist vollkommen utopisch und Planwirtschaft ohne Ende. Also ich meine, was man da irgendwie meint, da dann zielgerichtete Entwicklungshilfe. Ja, das war eine sehr detaillierte Antwort auf eine recht grobe Frage. Ja, genau. Aber das bezog sich jetzt aber auch wirklich nur auf Open Borders. Ja. Gut. Ich bin insbesondere dankbar dafür, dass du das Wort Internet mal gesagt hast. Bitte. Wir haben eine weitere... Ja, gut. Wollt ihr noch beantworten, die Frage? Noch vielleicht eine andere? Sonst hätten wir hier schon eine weitere Frage. Ja, wir nehmen noch Fragen, oder? Ja, gut. Frau Attermann, können Sie noch mal kurz beschreiben, was Sie mit muslimisiert meinen? Oh, cool, das ist eine coole Frage, weil ich hätte jetzt gedacht, das erklärt sich von selbst. Das ist tatsächlich ein bisschen ein Problem in diesen Debatten. Falsch gedacht. Das ist schwierig. Wir zählen in Deutschland 5 Millionen Menschen als Muslime. Wir wissen, wir haben ja in Deutschland die Regel, dass wir Religionszugehörigkeit aus guten Gründen nicht abfragen statistisch. Doch, nee, tut mir leid. Wir haben in Deutschland diese Regel, dass wir Religionszugehörigkeit auf jeden Fall abfragen. Statistisch. Von jedem Arbeitgeber wird es hier verlangt, das abzufragen, damit man gleich das Geld abziehen kann. Also von deiner Religion nicht, liebe Frau, aber von der Religion, von dieser Dominanzgesellschaft hier schon. Also. Sondern nur erheben können durch Schätzwerte und Studien. In dem Fall war es eine Studie, wo ein punktuell Menschen befragt wurden, repräsentativ. Und dann wurde geguckt, aha, zum Beispiel 95% der Türken sagen, sie sind Muslime. Dann sind 95% der Türken in Deutschland Muslime, zum Beispiel. Und so wurde hochgerechnet. Das ist eine Umfrage plus Hochrechnung plus Schätzwert. Und so kommt man ungefähr auf diese 4,7 bis, oder es sind immer so 4,3 bis 4,7 Millionen Muslime, glaube ich. Und zu diesen 5 Millionen Muslimen in Deutschland, über die man gesprochen wird, da zählen halt Leute wie ich dazu. So, da wird nicht gefragt, ob man wirklich religiös ist. Übrigens, innerhalb dieser Studie wird auch gesagt, ich bin muslimisch, aber nicht gläubig. Auch die fallen da mit rein. Ich bin muslimisch, aber praktiziere nicht. Auch die fallen mit rein und so weiter. Das heißt, Muslim sein scheint eben tatsächlich so ein Identitätsding zu sein. Oder ich habe ehrlich gesagt selber noch nicht so ganz verstanden, was es sagen will. Aber es heißt, wir sagen in Deutschland leben 5 Millionen Muslime. Und dazu zählen ein Menschen eigentlich... Konzept. Ein arbeitendes Konzept wie die Intersektionalität. Die Theorie muss nicht passen, es muss nur so in etwa in eine Richtung gehen und wenn man es ein bisschen erweitern, dazu bauen kann. Jederzeit herzlich willkommen. So, das ist die Richtung, die man da machen will. Ein arbeitendes Konzept. Überall, wo irgendwas fehlt an der Theorie, das muss man dann leider mit Gefühl ersetzen. Genau, genau. Weil man ist ja auf der richtigen Seite und im Diskurs und man entwickelt es weiter und die Dialektik und dann die Gründe und ihr wisst ja schon. Ja, genau. Wahrscheinlich Atheisten sind, wie ich, aber eben muslimisiert werden. So, das meine ich damit. Uns interessiert nicht, wer wirklich muslimisch ist, weil dann es gab tatsächlich beim Zensus, bei der letzten richtigen Bevölkerungsbefragung, kam raus, dass nur 1,9% der Menschen in Deutschland freiwillig angaben, sie seien Muslime. Und dann wurde gesagt, nee, das ist zu wenig, das kann nicht sein, das gilt nicht. Und dann ging man wieder zurück auf die alte Zahl. Das kann man machen. Man kann sagen, weil es freiwillig erhoben wurde, haben vielleicht viele versteckt, dass sie echte Muslime sind. Aber man könnte es auch einfach nehmen, als 2% der Menschen in Deutschland geben an, dass sie muslimisch sind. Und dann sind wir wieder bei einem ganz anderen Wert. Das sind einfach mal ein paar Millionen weniger. Ich könnte noch schnell ganz kurz sagen, was ich gehört habe, als du es gesagt hast, was ich verstanden habe, als du es gesagt hast, dass es ja nicht nur den Fall gibt, dass ein Muslim, eine Muslima sagt, ich bin das, sondern dass ja auch total wesentlich ist, was andere Leute wahrnehmen und was andere Leute durch ihre Wahrnehmung machen. Und sagen wir mal, öffentliche Wahrnehmung von Muslimen funktioniert ja nicht zuletzt so, dass man sich vorstellt, Leute mit Kopftuch oder anderen Tüchern. Und dieser Akt des Machens von Muslimen oder Muslima, das habe ich darunter verstanden. Ja, genau. Dieser Akt. Ich hab hier gerade eine Aussetzer, also tut mir leid. Jetzt sind wir echt schon so weit in diesem ganzen verqueren Umgedrehe, ne? Dass die Leute, die sich jetzt ein Kopftuch aufsetzen oder sich einen Sack über den Kopf packen, die sind quasi Teil der Verschwörung der Deutschen, Muslime zu machen, oder was? Ja, so in der Art muss das wohl sein, ja. Ja, also mehr null Agency geht ja gar nicht mehr. Also das ist dann absolute Infantilisierung und man ist ja nur Spielball der Mehrheitsgesellschaft. Ja, nur und Opfer, vor allen Dingen, weil wir das unbedingt so brauchen, weil wir unbedingt Muslime haben wollen, die die sagen, meine Kinder sollen nicht mit Deutschen was zu tun haben. Meine Töchter sollen keinen deutschen Freund haben. Ich stelle mir das so vor, wie dann die eine zur anderen sagt, ey, Eichel, lass mit Kopftuch rausgehen, Deutsche trollen. Oder was? So. Ja, ich muss sagen, auch wieder werden hier so viele Zahlen durcheinander gewirbelt, ich kann da nicht folgen. Also von 5% Muslimen sind jetzt, also 5 von 100 sind Muslime und 1,9 von 100 sind religiös. Oder 1,9% von diesen 5%. So habe ich das verstanden, ja. Also, vor allem auch total neues Konzept jetzt für Deutschland. Leute, die nur auf dem Papier religiös sind, aber irgendwo mal bei dem Laden unterschrieben haben, weiterhin als angehörig zu zählen. Total neues Konzept. Ich wiederhole ja nur die Zahlen, die hier gesagt hat. Oder hat die das anders nochmal gesagt in einem Kontext? Das sind meine Eltern, Zahlen, die ich gehört habe. Meine sie Eltern hat gesagt, sind, sie bezieht sich auf den Zensus oder auf die Volksbefragung. Und sie hat gesagt, da sind 5% davon. Insgesamt 19 mit Migrationshintergrund. Auch die, die keinen deutschen Pass haben. Oder die, die deutschen Pass haben. Und 1,9 werden religiös. Aber 1,9 von was jetzt? Naja. Und meine Eltern werden auch als Christen geführt vom deutschen Staat. Die besuchen, ja, die besuchen eine Kirche halt, wenn irgendwie eine Taufe ist oder eine Hochzeit oder so. Oder wenn ihre Enkelin singt oder so ein Scheiß. Aber nicht, sonst nicht. Aber trotzdem sind das auch, ich meine, das ist ganz normal, dass Leute da mitgezählt werden. Ja, ich werde gerade darauf hingewiesen, wenn ich da hätte folgen können, hätte das Gelaber seinen Zweck verfehlt. Das ist absolut richtig. Und 5 Millionen statt 5%. Kann sein. Ich habe ja schon gesagt, ich bin verwirrt, weil hier werden sowieso dauernd Statistiken durcheinander geschmissen. Und ich erinnere noch von vor einer Stunde oder so, wo die alle gesagt haben, ach ja, wir haben die Statistik und wir wissen auch nicht so ganz genau. Ach Gott. Was für ein Desaster von einem Talk. Ja, sonderlich viel Tiefgang hatte das nicht irgendwie, trotzdem so ganz schön viel gelabert haben. Moment mal, sonderlich viel Tiefgang hatte das nicht. Das war doch das Thema der Republika, das Motto dieses Jahr, oder? Was denn, Tiefgang? Besonders viel Tiefgang hatte das nicht. Das stand doch über dem Eingang, oder? Tiefgang, Doktor, war das Thema. Genau. Also es ist im Rassismusdiskurs gibt es ja genau diese große Frage, wird jemand rassistisch diskriminiert, weil er oder sie Muslimin ist, weil sie ein Kopftuch trägt, weil die Person eine dunkle Hautfarbe hat oder, und das kann ich dir beantworten. Also im ersten Fall mit dem Kopftuch nein, weil das mit Rasse nichts zu tun hat. In dem Fall mit der dunklen Hautfarbe kann das sein. Aber das kommt dann darauf an, ob das wirklich wegen der Hautfarbe ist. So, bitteschön. Das ist das, was ich versuche zu machen mit dem Wort, umzudrehen, sozusagen aktiv in passiv. Oder weil die Person, die diskriminiert, ein Problem damit hat, dass jemand ein Kopftuch trägt. Oder ein Problem damit hat, dass sie denkt, weil sie denkt, die Person sei muslimisch. Also Menschen, die diskriminiert werden, sind ja eben nicht alle Ausländer, Muslime und so weiter. Und selbst wenn sie es sind, ist nicht das der Grund. Also das, darauf will ich ein bisschen hinaus, wenn ich sage, migrantisiert und muslimisiert. Wenn sie es sind, ist nicht das der Grund. Selbst wenn sie es sind, ist nicht das der Grund. Hä? Ich meine, wenn du einen Rassisten hast und der hasst Schwarze, dann... Nee, klar, der hasst nur Leute, die schwarzisiert sind. Vielleicht waren die auch einfach nur zu lange im Solarium, Mensch, Mars. Warte, dann wäre ja Männerhass Schwanzilisierung, oder was? Oh. Oder? Nein. Nee, das ist hier. Andro, das ist, glaube ich, nicht bei Männern. Ja, Andro. Aber ich meine jetzt eigentlich hier das Sexualhormon. Testosisierung, ja. Nee, aber wäre das dann Rassismus gegenüber Bodybuildern? Ja, aber du darfst niemanden gegen seinen Willen testosisieren. Das ist Rape Culture. Ja. Ja, aber wenn du die Leute östrogenisierst, tust du irgendwas für die Quote. Das sowas machen nur Incels. Stell dir mal vor, den Abel östrogenisierst du jetzt, der geht in die Politik und schon ist da. Der Frauenquote sind wir wieder ein Stück näher. Vielleicht mal darüber nachdenken. Ich bräuchte nur eine Haarspende. verstehe es auch immer langsam nicht mehr. Es werden Menschen zu Migranten erklärt und weil sie so wahrgenommen werden, haben sie bestimmte Nachteile. Bravo! Die werden einfach, das ist einer so, der Mammon ist ein Migrant, Leute. So, Mammon, welche Nachteile hast du jetzt? Ja, ich krieg keine Wohnung oder so. Okay, so schnell, meine Güte, ich hab dich gerade erst zum Migranten erklärt und schon kriegst du keine Wohnung mehr. Ist so abgefahren, ne? Bei mir hier in dem Viertel wohnen ganz viele Migranten. Ja, jetzt also war es, jetzt bist du der Migrant. So. Aber wie gesagt, ich glaube, ein bisschen Listen, das gibt es ja schon. Aber wie gesagt, Frauen sind dann fallen da nicht unbedingt drunter, wenn dann am ehesten ja, so Ölaugen-Ausländer tatsächlich, ne, die nicht sonderlich aussehen. Hast du jetzt sehen. Nicht gesagt. ja, doch, die fallen, und auch der Name spielt da sicher noch über, ne? So. Aber man kann trotzdem da auch mit solchen Nachteilen eine Wohnung bekommen, so ist ja nicht. Also ich will keine Fragen mehr. Fragen. Fragen. Oh Gott. Eine können wir noch? Ja, wenn noch eine da ist, dann die Hand heben und ich komme dahin. Eine Frage könnten wir noch von der Zeit dort hinten? Na klar. So machen die Leute, laufen da schon rum, total rücksichtslos. Ja, hallo, hier ist der Chris. Ich habe eine Frage. Warum wollt ihr mich humbugisieren? Vielleicht noch, weil ich das Mikro in der Hand habe. Offene Grenzen finde ich gut. Kultur mag zu wow, spielen. Stunning. Aber nicht das No-Water-Konzept, ne? Das war jemand, der sich für einen Freund einfach nur gewunken hat. Der wollte gar keine Frage stellen. Möchte doch, natürlich. Ja, komm raus. Ja. Außerdem Freunde, ne? Gute Freunde soll man ja nicht mehr haben jetzt, weil das ist ja total marginalisierend und so. Und das schließt ja andere Leute aus. Gute Freunde kann niemand trennen. Ja, alles überbewertet. Hallo. Dann mach das jetzt. Also egal was. Du wirst einen Weg finden. Wir hätten ja noch eine Frage. Wenn jetzt die Aufgabe an das Panel war, eine mögliche Lösung auf das sogenannte Identitätsproblem zu finden, wäre Europa dann die Antwort? Also ich bin beeindruckt, ich finde es natürlich gut, dass überall jetzt Werbung für Europa genau, eine europäische wird. Identität. Und könnte das Identitätspolitik, juhu! Perfekter Plan. Was soll schon schiefgehen? Ja, alle Identitäten kaputt machen und dann die Ersatzidentität Europäer anbieten. Als Ausweg, ja. Ein Schelm, wer Böses bei Tabal denkt. Ja, ein Schelm, wer Böses bei den Juli-Plakaten denkt. Ne? Da geht es ja auch um europäische Identität. Ich glaube also auf jeden Fall, der ganz links denkt sich auch gerade was Schelmisches. Auf jeden Fall. Frieda schaut in die Zukunft. Das ist eine Lösung sein, eine passende? Verstumpf auf oder offensiv auf United States of Europe zu zielen? Ja, bitte. Also tatsächlich ist Europa die Antwort von Rechtsextremisten interessanterweise. Wir haben ja so ein bisschen. Ist das so, ja? Europa ist die Antwort von Rechtsextremisten. Europa ist die Antwort der Rechtsextremisten. Ja. Von der SPD, die Rechtsextremisten, oder welche jetzt? Das ist Jeopardy jetzt. Europa ist die Antwort. So. Okay, ja, ich weiß es. Was ist Rechtsextremismus? Das ist eigentlich ein super Satz, den man in Zukunft immer bringen kann, wenn es um Frieda Ackermann geht. Ohne weiteren Zusammenhang, so wie die das auch machen. Einfach nur diesen Satz zitieren. Schöne Quoten, ja. Bisschen im Diskurs den Eindruck, oder ich höre oft, die seien anti-europäisch. Wenn man aber nochmal guckt, was Pegida... Ach, Mädchen, die werden doch nur anti-europäisiert. Also, ist doch ganz klar. Was, wofür das stand, war es ja patriotische Europäer. Und diese... Durchschaut. Rechtsextremistische Erzählung ist ja, wir weil man heute nicht mehr die Nation nennt und weil man auch stärker ist im Konglomerat. Wir Europäer sind die überlegene Rasse oder was auch immer da die Wahnvorstellung ja, ist. Ja, höre ich ständig von Leuten, die Europäer sind die überlegene Rasse. Ja, predigt der Martin Sellner auch immer. Cocker Spaniel oder Dogge kommen da nicht ran. Oder Rhodesian Ridgeback, kannst du Hause gehen. Ja, ich persönlich bin ja für Hannoveraner. Also es sind echt die besten Pferde. Nee. Deswegen tue ich mir ein bisschen schwer damit. Also vielleicht könnte das die Antwort sein. Das wäre allerdings ein eigenes Panel mit Experten wahrscheinlich, die genau dazu sind. Aber wozu seid ihr eigentlich? Wozu seid ihr? Wer seid das ihr? Wozu seid ihr am Arsch? Die Frage, die eigentliche Frage, wegen der wir hier sitzen, wenig gesagt. Also für mich ist die Antwort ein republikanisches Wir. Also als ein Deutschsein nicht als Nationalgefühl, sondern als wer in dieses Land kommt, wer die Staatsangehörigkeit hat, aber oder auch wer nur einfach hier dauerhaft lebt, ist. Was sind da wieder nur diese Deutschisierten, von denen die Frau redet? Teil und dieses aber Landes auch und Teil. Oder. Und zeig mir doch bitte mal ein Land, in dem das so funktioniert. Selbst die als Schmelztiegel gepriesenen USA funktionieren nicht auf die Art und Weise. Das ist einfach Quatsch. Teil dieser Gesellschaft und damit Teil des Deutschseins. So, das wäre das republikanische Wir auf Grundlage der Sprache, der Gesetze und that's it. Da ist nichts mit Kultur. Also das muss einem. Ja, fuck you. Ja. Während halt deine Heimat weiter irgendwie das behalten darf. Ne? Das ist auch interessant. Diese Leute wollen hier, kommen sie her und wollen ihr Ding machen und wollen alles so aushöhlen, dass das für sie passt. Aber bei ihnen zu Hause gibt es doch deswegen auch nicht mehr deutsche Schulen oder es wird mehr Deutsch an eine Schule gelehrt oder es werden deutsche Dörfer gebaut oder so. Vor allem ein kultureller Schaden, wenn der ja schon mal vorhanden ist, ja, dann geht eine Zivilisation zugrunde. Einen wirtschaftlichen Schaden, einen Krieg, sowas kann man beheben. Aber wenn du mal den kulturellen Standard verlierst, da fängt es an, richtig. Ja, an dieser Stelle auch nochmal eine Erinnerung von mir. Neue deutsche Medienmacher. Ja. Da ist nichts mit Kultur. Neue deutsche Medienmacher. Nichts mit Kultur. Neue deutsche Medienmacher. Nichts mit Kultur. Ja, ja. Weil zum Beispiel alle vor dem Gesetz gleich behandeln, das ist ein kultureller Standard. Also, wir brauchen keine Kultur. Kann alles weg. Ja, warum müssen wir uns dann gleich behandeln vor dem Gesetz? Hm. Das ist die kulturelle Leistung. Meine Güte. In dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal an das Phrasenbuch für angehende Systemjournalisten verweisen, was die veröffentlicht haben. Die möchten die Sprache auf rigide Art und Weise verändern und behaupten, keine Kultur. Dass Sprache natürlich Kultur ist und dass damit versucht wird, halt so wie es auch in diesem Migrationspakt steht, dass irgendwie die öffentliche Wahrnehmung von Migration nur noch positiv sein darf. Das wird so schrecklich nach hinten losgehen, dass mir jetzt schon übel ist und ich eigentlich echt froh bin, dass ich meine paar Jährchen schon auf dem Buckel hab. Also die Leute, die jetzt 20 sind oder so, die tun mir ein bisschen leid, weil die dürfen die Kacke irgendwann ausbaden. Ja, happy note. Ich hoffe, die Leute sind jetzt schon im Bett. Gesagt, der Ansatz mit der Republikstruktur für Europa, muss man sagen, das wäre besser als das, was wir jetzt im Moment haben. Einem auch klar sein, solange man sich an die Gesetze hält, kann man sein Kopftuch tragen, sein Sikturban, man kann Schweinefleisch doof finden, man muss nicht in den Schützenverein gehen. Also dieses Zwanghafte in die deutsche Kultur integrieren wollen, da sehe ich ein Problem. Und ich glaube, für mich ist es tatsächlich eher noch in dem kleineren Rahmen die Antwort. Und deswegen kann ich mit dem Identitätspolitikbegriff nichts anfangen. Für mich ist es. Da kann man sein Kopftuch tragen und sein Sikturban. Ja, wo werden die Leute denn gezwungen, ihren Sikturban aufzusetzen? Das ist ja genau das Problem, was die Leute damit haben. Das ist halt eben in so vielen Ländern halt eben nicht freiwillig ist. Und das ist sexualisierten, ganz starke Komponente mit Sexualität da drin hat. In diesem ganzen. Der Sikturban signalisiert auch nicht anderen Männern, dass sie Schlampen sind. Ja, und das sagt auch nicht, dass die Leute den anderen irgendwie überlegen sind oder so. Wegen ja Reinheit oder irgendwelchen Kram. Ich denke zumindest nicht, dass es das tut. Wenn es das doch tut, wäre es auch nicht in Ordnung, aber Das ist komplett was anderes und das müsst ihr mal reinkriegen in euren Schädel. Das ist nämlich gerade nicht rassistisch, dass die Leute sich einfach nur sagen, ja, das ist halt anders, so, das gefällt mir dann nicht. Weil ich ja andere Sachen nicht mag. Nee, das ist spezifische Gründe, warum das anders ist. Ne? Hier die Dame hier vorhin mit von wegen, es kommt drauf an, irgendwie, wo die Reise hingeht. Ja, beim Kopftuch geht die Reise zum Zwang. Und das sieht man in diesen Ländern. Unter anderem diese, wo du dahin fährst, gerade hergekommen bist. Mal wieder, Mädchen. Ne? Jo, hätte sie sehen können, ne? Ja, aber vielleicht wuseln sie das ja auch irgendwann nochmal um, so wie ihren anderen Kram mit dem muslimisiert. Vielleicht ist es in Zukunft dann so, das Gute ist, wenn die Frauen das Kopftuch tragen und das Schlechte ist, wenn die Kopftücher die Frauen tragen oder weiß ich nicht. Also ich als Deutscher, ich wurde gerade schützvereinisiert. Also. Ja. Definitiv. Um famous last words. Leute, die Arbeiter sind, die definieren sich ja nicht als Arbeiter. Die haben sich ja nicht dafür entschieden, Arbeiter zu sein, sondern irgendwo in ihrer Biografie gab es wahrscheinlich mal die Nichtentscheidung, zwangsläufig Arbeiter zu werden oder auch eine Entscheidung, aber nicht im Sinne von... Die haben sich nicht entschieden. Es gab da vielleicht auch eine Entscheidung, ja. Man ist da reingeboren. Ich dachte immer, Arbeiten ist Selbstverwirklichung. Hm? Ja. Karriereglück und so. Also für mich ist das Ziel das Wort, das wir brauchen. Wir machen keine Politik für eine bestimmte Identität, sondern wir machen eine Antidiskriminierungspolitik oder eben von mir. Für eure bestimmten Identitäten. Das ist auch eine Gleichstellung. Neue deutsche Medienmacher. Politik und Gleichbehandlungspolitik, das kann man alles sagen. Framing, ja genau, das kann man sagen. Genau, das ist alles sendungsmäßig prima, weil anders würden die Leute sich dem ja auch nicht anschließen. Und identitäre Politik ist für mich da, wo sie nämlich tatsächlich auch mit dem Wort behaftet ist. Wenn jemand ein völkisches Wir-Gefühl braucht, dann machen die Identitätspolitik. Ich nicht. Neue deutsche Medienmacher, ja. Du nicht. Gut. Also ich möchte gar nicht so tun, als ob man das alles zusammenfassen kann, gar nicht so tun, als ob wir alle Fragen beantwortet hätten. Ich möchte aber zwei Sachen kurz wiederholen, die ich jetzt gelernt habe, diese Feier des Staatsbürgerschaftswirs. Und zum anderen ein bisschen anders tatsächlich so eine positive Haltung Allianzen gegenüber. Ja, Staatsbürgerschaftswir wollen sie ja sowieso schon nicht haben, weil sie ja ihre Open Borders haben wollen. Von unterschiedlichen Wirs, das ist was ganz anderes als totale Zersplitterung, die so häufig beklagt wird Allianz von der Gesellschaft. Von ganz herzlichen Wir. Dank, Naika. Allianzen von unterschiedlichen Wirs. Meine Güte. Genau, alle gleichzeitig im selben Kopf. Allianz der unterschiedlichen Wirs. Ja. Aber sonst sind keine weißen Cis-Männer dabei, über 40 oder so. Allianz der unterschiedlichen Wirs, ja. Willkommen im Kommunismus. Yes. Danke, George Orwell. Warum hast du ihnen eine Anleitung geschrieben? Echt, mir fehlen die Worte. Ich, nein, danke, Soziologius. Soziolinguistischer Konstruktivismus. Hm? Das ist doch so, ne? Nee. Ist das doch zu kompliziert für die selber, ihre eigene Theorie, oder nicht? Ja, so kompliziert ist die gar nicht. Also, die ja, aber ich muss die sagen. Zu kompliziert für die Leute doch offensichtlich selber. Die widersprechen sich doch andauernd. Die widersprechen sich nicht unbedingt, aber die sprechen so ein bisschen aneinander vorbei. Aber eine Sache ist mir klar geworden mit diesem Wir. Ich habe ja vorhin schon mal diese Kampagne erwähnt, diese Posterkampagne von den Jusos, ja, wo die quasi in Kampfpose teilweise mit Baseballschlägern und Boxhandschuhen da stehen. Und ja, da geht es auch um dieses Wir, was hier beschworen wird. Und da steht nämlich im Endeffekt, unser Wir braucht dich. Interessant. Okay. Also dieses Wir ist anscheinend das haben die sich auf ihre identitäre unser Fahne Wir, ja. Unser Wir. Beim Wir kommt es ja nicht nur darauf an, wie es gemeint ist, sondern auch, wie es verstanden wird. Es kann ja immer unterschiedlich gemeint und verstanden sein. Also die Merkel hat das schon ziemlich gut drauf mit dem Wir. Ne? Wir müssen dafür sorgen, dass wir schaffen oder das, wählen, ja. Das und wer da gemeint ist. Ne? Und dazu passt ja auch das, was heute medial da entgegengefiebert wurde, diese Website Do They Know It's Europe, wo alle dachten, da kommt ein neues Ibiza-Video. Und es kam ein Video, aber der Herr Böhmermann hat einfach ein äußerst langweiliges, ödes Lied mit seinen Late-Show-Kollegen aus ganz Europa gemacht. Und das ist im Endeffekt auch so ein, ja, wir Europa. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass jetzt gerade im Endspurt von den Wahlen dann nochmal richtig aufgedreht. Ja, vor allem mit so einer Aktion nochmal drauf treten, ne, auf die Opfer da sozusagen. Opfer ist vielleicht auch übertrieben, aber also die Geschichte halt am Kochen halten, ne? Ich meine, darum geht's ja dann. Tja, und die Weltraumaffen-Version von dem Lied ist auch viel besser. Wissen Sie, dass es Affenzeit ist? Ich höre mir das gleich erstmal an. Ja, das war schon der zweite Vortrag der Republika 2019, durch die wir es geschafft haben. Tut uns leid, dass wir euch wieder republikarisiert haben. Aber ja. Ja, es war nötig, leider. Viel mehr lohnt sich da auch nicht, oder? Republikanisiert. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ja schadet. Macht euch bitte lächerlich, auch wenn es lächerlich ist. Geht mal mit einem Wort, ne? Genau. Genau, und nicht vergessen, die Affenzeit ist herangebrochen. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Zur Affenzeit lassen wir den Wald herein und verbannen die Schatten. Boah. Wald Akbar. Bis Sonntag. Im Lande Mordor. Und geht wo die Schatten drohen. Sonntag, vor 18 Uhr aber. Ja. Tschüss. Genau, ihr habt genug Zeit, von der Wahl noch zum Stream zu kommen. Schon, Leute. Nach der Wahl meine ich. Haut rein. Tschüss. Kulturmarxistischer Komplex. Industriell. Überall. Die Querfront war doch. Kanischer Kulturmarxismus. Soll ich auch eine Aluhut haben? Ja. Noch Aluhüte? Ja.